Wenn man, wie ich, sich anschickt, die demokratische Herrschaftsform zu kritisieren, hat man es mit folgender Ausgangslage zu tun. Auf der einen Seite gibt es jede Menge Kritik an den ökonomischen und sozialen Verhältnissen, die unter der Herrschaftsform existieren, die Demokratie heißt. Auf der anderen Seite gibt es auch durchaus Kritik an den politischen Verlaufsformen, die diese Demokratie tatsächlich praktisch nimmt. Und gleichzeitig genießt die Demokratie als solche eine ziemlich ungeteilte Wertschätzung. Sie gilt als sowas wie ein Wert an sich, also eine Sache, die eigentlich jenseits jeder Kritik steht. Das halte ich für keine vernünftige Art und Weise, die Sache anzugehen. Wenn man sich dazu durchringt, etwas wertzuschätzen, sollte man die Sache vorher der Prüfung unterziehen, ob sie diese Wertschätzung eigentlich verdient. Und dazu gehört nicht zuletzt, sich einmal die Frage zu stellen, wofür eigentlich die demokratische Herrschaftsform geschätzt wird, wer sie warum schätzt, warum die Regierenden sie schätzen und warum die Regierten sie schätzen, wenn sie es denn tun. Von den Regierenden weiß man, wie sehr sie die Demokratie schätzen, so sehr, dass sie sie in letzter Zeit verstärkt als Exportartikel behandeln, der nicht nur in den entwickelten kapitalistischen Ländern existieren soll, sondern allen möglichen anderen Staaten auch. Und dieses Vorhaben des Demokratieexports wird durchaus mit Kritik begegnet. Die lautet nur meistens so, dass gesagt wird, ist das denn wirklich der Zweck dieser Maßnahmen oder stecken da nicht andere, schnödere Interessen dahinter wie Macht oder Öl? Das ist das eine Bedenk, das dieser Wertschätzung entgegengehalten wird. Und dem kann man im Innern auch begegnen. Wenn Chile eine neue Reform der inneren Sicherheit macht, wenn die Regierung sich anschickt, unter Hartz I bis IV das Armutsniveau in unserem Land noch ein wenig zu steigern, dann erfahren diese Regierenden durchaus auch die Kritik, die Maßnahmen, die sie da ergreifen, seien undemokratisch. Und dieser Vorwurf unterstellt ja, dass diese Maßnahmen eigentlich zu der Herrschaftsform, die bei uns herrscht, gar nicht so richtig passen würden, in einer Demokratie, wie sie eigentlich sein sollte, gar nicht vorkommen dürften. Diese Urteile möchte ich heute einer kritischen Prüfung unterziehen. Und ich habe mich entschieden, das in der Art und Weise zu machen, dass ich mich mal ein bisschen näher mit der Frage beschäftige, was eigentlich bei dem Institut der Demokratie genau passiert, die unter dem Namen Wahl bekannt ist. Wahl deshalb, weil Wahlen für so etwas wie einen Lackmustest dafür gelten, ob wirklich in einem Land richtige, ordentliche Demokratie herrscht. Die Art und Weise, wie sie durchgeführt werden, die Art und Weise, wie das Ergebnis zustande kommt, wird als kritischer Prüfstein dafür behandelt, inwieweit es sich in diesen Ländern überhaupt um Demokratie handelt, ja oder nein. Diese Urteilsfindung möchte ich an drei Beispielen heute Abend durchgehen. Das erste Beispiel soll sein, die jetzt vor anderthalb Monaten stattgefunden habenden Wahlen in Afghanistan. Das zweite Beispiel soll die innenpolitische Verarbeitung der Landtagswahlen in den neuen Bundesländern sein. Und das dritte Beispiel soll die gerade abgelaufene Wahl in den USA sein. Man hätte auch noch andere Beispiele nehmen können, aber ich will mich erstmal auf diese drei beschränken. Und wenn es dann hinterher das Bedürfnis gibt, noch den einen oder anderen Fall, der aktuell in dieser Frage auf der politischen Tagesordnung steht, zu diskutieren, ist das selbstverständlich jederzeit drin. Bevor ich mich diesen drei Beispielen zuwende, möchte ich erstmal ein paar grundsätzliche Worte darüber verlieren, was überhaupt genau politisch passiert, wenn Wahlen angesagt werden und durchgeführt werden. Was passiert bei einer Wahl? Und diese Frage möchte ich eingangs erstmal damit beantworten, dass ich ausgrenze, was bei dieser Wahl alles nicht passiert. Also, was steht bei einer Wahl eigentlich zur Wahl und was steht nicht zur Wahl? Was nicht zur Wahl steht, sind drei Sachen. Das erste ist die Herrschaftsordnung als solche. Das ganze Rechtssystem, die Institutionen, die sicherstellen und festlegen, wer in dieser Gesellschaft was darf, wer welche Rechte hat, wem welche Rechte wie beschnitten werden, wer darüber entscheidet, wie Rechte und Pflichten in diesem Land verteilt werden, wer zu was ermächtigt ist, wer beschränkt wird. Diese ganze Abteilung Rechtsstaat, das System von Erlaubnissen und Verboten, ist staatlich vorgegeben und die feste Voraussetzung dafür, dass überhaupt zum Wählen gegangen wird. Dass also regiert wird, dass überhaupt ein Verhältnis von Leuten existiert, die als Amtsinhaber politische Gewalt ausüben, die Vorschriften erlassen, die in einer Gesellschaft gelten, und dem Rest, der sich an diese Vorschriften zu halten hat, das steht nicht zur Wahl, sondern das ist der Ausgangspunkt und die Grundlage der Wahl. Das Zweite, was ebenfalls nicht zur Wahl steht, ist die in und mit dieser Rechtsordnung festgelegte Art und Weise, wie in diesem Land produziert und verteilt wird. Die ganze Frage, wie, wer, wo, in welcher Weise sich an der gesellschaftlichen Reichtumsproduktion beteiligt, ist vorentschieden durch die Eigentumsordnung und die steht ebenfalls nicht zur Wahl. Die Art und Weise, wie jemand zum Eigentum steht, über welche Mittel er verfügt, sich Geld zu beschaffen, über welche Mittel er nicht verfügt, es zu tun, ist in der Eigentumsordnung vorgegeben und ist die ökonomische und damit auch soziale Grundlage und Voraussetzung für die Herrschaftsordnung, die die Verhältnisse in dieser ökonomischen Ordnung definiert und aufrechterhält. Und das Dritte, was ebenfalls nicht zur Wahl steht, ist das konkrete Regierungsprogramm der Parteien, die sich zur Wahl stellen. Das stimmt zwar, dass die Parteien mit Aussagen, mit Versprechungen, mit Ankündigungen, was denn ihr Regierungsprogramm sein wird, die Wähler zum Wählen auffordern und sie versuchen damit zum Wählen zu gewinnen. Aber wenn dann die Wahl tatsächlich stattfindet, spielen diese ganzen Argumente praktisch keine Rolle mehr. Im Wahlakt selbst hat jeder nur das Recht, ein Wahlkreuz an einer Stelle auf dem Wahlzettel zu machen. Warum er dieses Kreuz macht, welche Urteilsfindung bei ihm stattgefunden hat, um ihn dazu zu bewegen, genau dort sein Wahlkreuz zu machen und woanders nicht, taucht in dieser Wahlentscheidung nicht mehr auf. Und es ist ja sogar so, dass wenn man das auf den Wahlzettel dazu schreiben würde, ich bin für die SPD, weil man nicht eine genauere Bestimmung seines Wahlakts gemacht hätte, sondern den Wahlzettel ungültig gemacht hat. Das ist nicht nur ein Missgriff, sondern das ist ja auch ausdrücklich so gewollt. Jeder Bürger soll gleich und frei, also gleichgültig gegen seine Herkunft, gleichgültig gegen seine ökonomische Stellung, gleichgültig gegen seine je besonderen Interessen und seine Betroffenheiten durch die Politik, eben diese seine Wahlentscheidung treffen. Auf seine besondere ökonomische und soziale Stellung in der Gesellschaft kommt es beim Wählen eben gerade nicht an. Die ist im Wahlakt selber nicht von Belang, sondern sogar von der wird im Wahlakt ausdrücklich abgesehen. Unterschiedslos darf er sein Wahlkreuz machen. Und am Ende werden diese ganz abstrakten Willensäußerungen zusammengezählt, nach einem bestimmten Verfahren zu Mehrheiten addiert. Und in diesen Mehrheiten von Kreuzen entscheidet sich dann, wer dann die Regierungsgeschäfte ausübt. Und damit ist auch schon gesagt, was dann überhaupt zur Wahl steht, nämlich eben Vertreter von Organisationen, in aller Regel Parteien, die sich zur Wahl stellen und in die höchsten Ämter hinein wollen, um dort die Regierungsgewalt auszuüben. Für die leistet die Wahl in der Tat das, worauf sie aus sind, wenn sie es nämlich schaffen, die Mehrheit der Stimmen auf sich zu vereinigen, dann sind sie dazu ermächtigt, die Regierungsämter auszuüben. Und dann sind sie nicht nur, dann haben sie nicht nur die Herrschaft inne, sondern haben auch das Recht dazu. Die Wahl ist die Veranstaltung, in der die Ausübung von Herrschaft ins Recht gesetzt wird, legitimiert wird, wo nicht bloß einfach regiert wird, sondern der Regierende sich dann darauf berufen kann, dass das, was er da als Regierungsverantwortung wahrnimmt, eben im Namen des Volkes, im Namen der Wähler, von den Wählern beauftragt und legitimiert ausübt. Das Volk, was so wählt, ist nach dieser Entscheidungsfindung aus dem politischen Entscheidungsprozess wieder ausgemischt. Es ist dann wieder zurückversetzt in die Rolle, die es die ganze Jahre über ansonsten auch hat, desjenigen, der eben seinen privaten Geschäften nachgehen soll und darf und sich dabei an die Gesetze zu halten hat. Und die Regierenden sind berechtigt und beauftragt, die von ihnen für zweckmäßig und sinnvoll gehaltenen Gesetze zu erlassen, die dann für die ganze Gesellschaft gelten. Indem Wähler wählen, entscheiden sie sich also nicht bloß für eine Partei, sondern sie geben damit auch praktisch ihre Zustimmung dazu, dass dieses Verhältnis von Regierenden und Regierten weiterläuft, dass dieses Verhältnis von Herrschaft, ermächtigter Herrschaft, durch das Wählerkreuz bestätigter Herrschaft seinen Gang geht. Ob das Wähler wissen oder nicht, sie erklären sich dazu bereit, allem Folge zu leisten, was die neue Regierung beschließt. Mit der Wahl einer Alternative ist zugleich gesagt, wie alle anderen Alternativen von Parteien dann in dieser Legislaturperiode vorkommen, eben als Opposition, die sich auch den Techniken der Mehrheitsfindung unterzuordnen haben. Gesetzen muss man gehorchen, egal ob sie von der Partei kommen, die man selber gewählt hat, oder von einer anderen. Keiner hat das Recht, nach der Wahlentscheidung zu sagen, ja, die Partei habe ich ja gar nicht gewählt, die jetzt an der Regierung ist, also mache ich auch nicht das, was die gesetzlich beschließt. Die Rechtsordnung existiert eben, wie gesagt, unabhängig von der Frage, welche Alternative dann gerade die Herrschaft ausübt. Es ist also nicht so, und das ist eine These, die ich im Folgenden an den drei Beispielen erläutern möchte, es ist nicht so, dass in der Wahl so etwas vorläge wie eine Beschränkung der Macht, der Herrschaft. Es ist der Sache nach genau das Gegenteil. Die durch die Wahl berechtigte Herrschaft hat, wenn sie sich erfolgreich auf die Zustimmung der Wähler berufen kann, nicht bloß die Herrschaft inne, sondern sie hat sie auch noch mit der Zustimmung derjenigen inne, die dann den Gesetzen unterworfen sind, und zwar gleichgültig, wie diese Gesetze sie jeweils in welcher Weise positiv oder negativ treffen. Und dieses übrigens, dass Wahlen Legitimationsveranstaltungen sind, ist auch das Erste und Vorderste, was an der Demokratie geschätzt wird. Gelobt wird sie dafür, dass diese Herrschaftsform es glatt hinkriegt, dass die von ihr und in ihr Regierten dafür sind, genau so regiert zu werden. Und das gilt gerade und besonders in Situationen, wenn das, was die Regierenden beschließen, von allen Seiten gewussterweise der Mehrheit der Leute nicht besonders gut bekommt. Dann gilt eine Demokratie als stabil, wenn sie es aushält, dass Wahlen veranstaltet werden und trotzdem, obwohl Unzufriedenheit im Volk und bei Leuten herrscht, diese Unzufriedenheit nicht zur Störung des Fortgangs von Herrschaft, des Fortgangs der Herrschaft des Rechts führt. Und wer die Demokratie dafür lobt, dass sie stabile politische Verhältnisse zustande bringt, der ist offenbar sich ziemlich sicher, dass es Gründe für Unzufriedenheit mit den Taten der Regierung jede Menge immerzu gibt, und zwar ziemlich systematisch und ziemlich notwendig bei dem, was die demokratische Herrschaft politisch und ökonomisch organisiert. Wer die Demokratie dafür lobt, dass sie eine Methode ist, sozialen Frieden sicherzustellen, Stabilität des Fortgangs von Gehorsam und Gesetzgebung zu organisieren, der freut sich eben darüber, dass die Unzufriedenheit, die die Taten der Regierung produzieren, und dass das passiert, davon geht er selbstverständlich aus, dass die sich eben nicht in irgendeiner Weise in einer Störung der politischen oder ökonomischen Verhältnisse des Landes äußert. Und es ist in der Tat so, das kann man übrigens an vielen aktuell laufenden Beispielen studieren, es ist in der Tat so, dass eine solche Zustimmung zum Regiertwerden auch wirklich keine Selbstverständlichkeit ist. Es ist nämlich überhaupt nicht logisch, notwendig und selbstverständlich, dass Bürger eines Landes sich damit abfinden, dass sie sich in die politischen Ereignisse, in die politischen Entscheidungsprozesse, die in ihrem Land laufen, nur und im Wesentlichen so einmischen dürfen, dass sie die Personen bestimmen, die die Gesetze beschließen. Wenn das so ist, dann spricht das dafür, dass hier ein ziemlich grundsätzliches Einverständnis zwischen oben und unten existiert. Und auch das wird im folgenden Gegenstand meiner Überlegungen sein, worin besteht dieses Einverständnis zwischen oben und unten eigentlich, was sich da in der Wahl manifestiert, wenn es doch ganz offensichtlich nicht in all dem besteht, was die Regierenden im Einzelnen beschließen und wie die Bürger in ihren je besonderen privaten Interessen von der Politik betroffen sind. Es ist ja auch nicht so, dass dieses Einverständnis zwischen oben und unten einfach immer problemlos zustande käme. Das ist auch in entwickelten Demokratien nicht der Fall. Die Regierenden tun einiges dafür, dass dieses Einverständnis hergestellt wird, aufrechterhalten bleibt, sichergestellt wird. Und was sie dafür tun, will ich unter der Überschrift politische Willensbildung abhandeln. Also die Frage, was ist alles an offizieller Propaganda, an offizieller Darstellung der Politik notwendig und erforderlich, damit aus lauter unzufriedenen Bürgern lauter mit der Herrschaft einverstandene Wähler werden, wenn dann die Wahl angesagt ist. Also so viel erstmal ganz grob zu der Frage, was überhaupt Thema sein soll. Ich werde jetzt in das erste Beispiel einsteigen. Da werden die Überlegungen vielleicht ein bisschen deutlicher, die ich abstrakt an den Anfang gestellt habe. Afghanistan. Das Eigentümliche an den Wahlen in Afghanistan besteht zunächst mal darin, dass so ziemlich alle einerseits der Auffassung sind, eigentlich hätten die da gar nicht stattfinden dürfen und können. Und gleichzeitig man überall lesen kann, sowohl vom amerikanischen Präsidenten über den UNO-Beauftragten bis hin zur Süddeutschen Zeitung, dass alles in allem gesehen die Wahlen da ein ziemlicher Erfolg gewesen wären. Was war da also eigentlich los? Was ist in dieser Wahl passiert? Was ist das Unnormale an ihr? Und warum und wofür wird sie denn gelobt? Die erste Besonderheit, dass diese Wahl überhaupt stattgefunden hat, verdankt sich dem Beschluss auswärtiger Regierungen und nicht einfach dem Beschluss der dort existierenden Regierung. In Afghanistan hat nicht eine souveräne Regierung nach existenten Verfassungsbestimmungen den fälligen Urnengang angesetzt, sondern die USA und die EU haben gemeinsam entschieden, dass diese Wahl jetzt sein soll. Und sie haben auch gar kein Geheimnis daraus gemacht, welches Ergebnis dieser Wahl sie gerne hätten. Sie haben von Anfang an gesagt, wir machen diese Wahl deswegen, weil wir gerne möchten, dass der Kandidat, den wir schon als unseren Statthalter auf der Afghanistan-Konferenz in Afghanistan eingesetzt wird, dass dieser auch noch vom afghanischen Volk als legitimer Herrscher bestätigt wird. Offenbar war es ihnen nicht genug, einfach zu sagen, wir sind dafür, dass dieser es jetzt werden soll und mit mehr oder weniger sanftem Druck die verschiedenen Fraktionen in der afghanischen Politik darauf festzulegen, dass sie sich damit mehr oder weniger einverstanden erklären. Es war ihnen nicht genug, Karzai in Kabul als Regierungschef zu installieren, sondern sie wollten auch noch, dass das Volk Afghanistans, wobei man bei Afghanistan das Wort Volk in Anführungsstriche setzen muss, dazu sage ich dann noch was, dass das auch noch zu dieser auswärtigen Entscheidung Ja sagt. Das ist das erste, etwas Ungewöhnliche, etwas Unnormale an dieser Wahl. Und das zweite war, dass bei dem ganzen Prozedere seiner Durchführung lauter Ereignisse vorgekommen sind, die in unserer Presse als Unregelmäßigkeiten abgehandelt werden, die aber doch einigermaßen ungewöhnlicher Natur waren. Aus einem Kommentar der Süddeutschen Zeitung zum Wahlergebnis, da sagt der Kommentator Folgendes unter der Überschrift »Trotzdem weitermachen«: Wenn die Wahl mit westlicher Elle gemessen würde, hätte sie angesichts der Instabilität im Land erst gar nicht stattfinden dürfen. Doch nicht nur der US-Präsident George Bush wollte sie zu diesem Zeitpunkt, auch die Afghanen selber brauchten sie als ein Zeichen des Fortschritts, allen Mängeln zum Trotz. Schon vor dem Tintenklecks war die Weste nicht weiß. Mit dem Tintenklecks spielt an, das wissen einige von Ihnen vielleicht, auf die Tatsache, dass auf die Weise mit einer Tintenmarkierung sichergestellt sein sollte, dass jeder Wähler nur eine Stimme abgibt und diese Tinte sich bedauerlicherweise bei der ersten Gelegenheit als abwaschbar erwiesen hat. Schon vor dem Tintenklecks war die Weste nicht weiß. Es gab Anschläge, Drohungen, Einschüchterungen. Freie und faire Wahlen, Fragezeichen. Unter solchen Umständen ist das Urteil darüber immer ein Abwägen zwischen Soll und Haben. Und in diesem Fall muss gelten, Demokratie ist, wenn man trotzdem weitermacht. Das ist ein sehr interessanter Standpunkt. Anschläge, Drohungen, Einschüchterungen von freien und fairen Wahlen kann keine Rede sein. Aber in diesem Fall, das sagt der Autor auch noch ausdrücklich, muss man über das alles mal hinwegsehen, weil ja das rausgekommen ist, was wir wollten, was rauskommen sollte. Also ist offenbar ein maßgebliches Kriterium für die Beurteilung von Wahlen nicht so sehr das formalistische sich beziehen auf das Wahlverfahren, sondern das erwünschte Resultat, was ja nun auch tatsächlich sich eingestellt hat. Was sind das für Unregelmäßigkeiten? Erstens, Instabilität im Land. Da muss man sagen, das ist ein bisschen schönfärberisch ausgedrückt. Nach wie vor herrscht in Afghanistan in den südlichen Provinzen Krieg. Die USA und Großbritannien führen dort Krieg gegen Al-Qaida und die Leute, die in den Gegenden wohnen, werden, wie es immer bei Krieg so zu sein pflegt, auch durchaus von diesem Vorgehen in Mitleidenschaft gezogen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, weite Teile von Afghanistan unterliegen gar nicht der Kontrolle der Zentralregierung, sondern stehen mehr oder weniger unter der Oberhoheit von örtlichen Clan-Chefs oder Warlords, wie sie heutzutage heißen. Und die Regierungsmacht der Regierung reicht eigentlich kaum über Kabul hinaus. Das ist die erste Unregelmäßigkeit. Die zweite ist, es gibt in der politischen Klasse Afghanistans gar keine Einigkeit darüber, was aus diesem Land überhaupt werden soll, welche politische Linie gegenüber wem in Afghanistan im Verhältnis nach außen überhaupt verfolgt werden soll. Das Programm dieses Staates steht überhaupt gar nicht fest. Und deswegen steht schon erst recht nicht fest, wer der Repräsentant sein soll, der dieses Programm im Regierungsamt praktisch durchsetzt. Die verschiedenen Machtfraktionen im Lande betrachten die Regierung in Kabul eher mit Misstrauen. Und sie waren auch großenteils selber an Wahlen gar nicht interessiert. Manche Fraktionen haben so zum Boykott der Wahlen aufgerufen. Andere haben, darauf spielt dieser Hinweis auf Einschüchterung und Drohung an, andere haben ihre jeweiligen Anhängerschaften mit verschiedenen Methoden dazu erpresst, ihre Stimme den Konkurrenten von Karzai zu geben. Aber auch die Anhänger von Karzai scheinen in dieser Seite nicht unbedingt zurückhaltend gewesen zu sein. Und nicht zuletzt haben ein Großteil derjenigen, die sich auch zur Wahl gestellt haben, diese konkurrierenden Warlords, angekündigt, sie würden das Ergebnis der Wahl, als es dann feststand, anfechten und haben diese Ankündigung erst dann zurückgezogen, als sie ziemlich deutlich von den Westmächten unter Druck gesetzt worden sind. Also von freiwilliger Unterordnung unter ein Verfahren, nachdem Regierung und Opposition sich friedlich schiedlich in die jeweilige Rolle fügen und bis zur nächsten Wahl abwarten, bis die andere Fraktion dran sein darf, kann da nicht die Rede gewesen sein. Und das war übrigens ja auch alles der Grund dafür, warum die Wähler eigentlich so gar keine richtige Wahl haben sollten. Sie durften zwar auf einer langen Liste von Wahlkandidaten den ihren ankreuzen, aber ihnen wurde aus allen Kanälen von vorn bis hinten klargestellt, dass ein bestimmtes Ergebnis erwünscht ist und dass sie als Afghanen, die eine gute Zukunft für ihr Land wünschen, sich bitteschön an diese Vorgabe auch halten sollen. Genauso übrigens haben sich die Leute dann auch aufgeführt, die da als Wähler angesprochen waren. Die fühlen sich zu weiten Teilen eben in maßgeblich ihren örtlichen Anführern verbunden und nicht der Regierung in Kabul. Und das ist auch kein Wunder, weil sie es mit der im Wesentlichen negativ zu tun bekommen, nämlich darin, dass diese sich anschickt, auf Geheiß des Westens die einzig im Moment halbwegs funktionierende Einkommensquelle der Leute, nämlich den Opiumanbau, zu bekämpfen. Also haben sie in dem Sinne auch gar nicht die Vorstellung, dass sie von dieser Regierung groß was zu erwarten hätten. Es gibt eben gar kein afghanisches Volk in dem Sinne, eine national geeinte Truppe, die als ihr gemeinsames Recht und ihre gemeinsame Pflicht ansehen würden, wählen zu gehen. Es gibt nur lauter diverse, unterschiedlichste, konkurrierende, gegensätzliche Interessen. Und die sind im Wesentlichen eigentlich auch damit beschäftigt zu sehen, wie sie irgendwie mit ihrem Leben zurechtkommen und haben andere Sorgen als die, wer in Kabul regiert. Das fällt unter Unregelmäßigkeiten und Instabilität. Und das sagt ziemlich viel. Und das sind lauter Gründe dafür, warum, wie gesagt, alle Kommentatoren eigentlich der Meinung sind, ja, Wahlen in einem solchen Land, das kann doch eigentlich gar nicht gehen. Was sagen diese Kommentatoren damit eigentlich, was alles gelaufen sein muss, damit man einem Volk zutrauen kann, seine Stimme verantwortungsvoll und richtig abzugeben? Was muss alles entschieden sein, bevor ein Volk sich als souverän aufführen kann und es reif genug dafür ist, sich demokratisch zu betätigen? Erstens, es muss ein flächendeckendes staatliches Gewaltmonopol geben. Und am Beispiel Afghanistan machen ja die Kommentatoren auch gar kein Hehl darauf, dass die Herstellung eines solchen flächendeckenden Gewaltmonopols eine gewalttätige Angelegenheit ist, also eine Frage der praktischen Durchsetzung einer Gewalt gegen andere im Land, andere Interessen, alle andere konfligierende Mächte, die gezwungen werden müssen, sich dem unterzuordnen. Damit die Insassen eines Landstrichs die Aufgabe wahrnehmen können, die sie beim Wählen wahrnehmen sollen, und auch nur die, nämlich existente Organe der Herrschaft mit wechselnden Personen zu besetzen, müssen alle im Land vorhandenen Interessensgegensätze eindeutig entschieden sein. Es muss klar sein, dass die im Land existierenden Interessensgegensätze bei der Wahl nicht zur Debatte stehen. Und wenn sie es denn tun, das sprechen die Kommentatoren ganz deutlich am Beispiel von Afghanistan auf, stören sie eigentlich die Funktion, die dieser Urnengang hat. Dieser Zustand, der in entwickelten kapitalistischen Demokratien sozialer Frieden heißt, den gibt es eben in der Tat in Afghanistan nicht. Und das ist dann auch die zweite materielle Seite dieses Gewaltmonopols, das in Afghanistan vermisst wird. Die Leute, die dort leben, sind in ihren materiellen Lebensbedingungen gar nicht alternativlos, quasi sachzwanghaft von dem abhängig gemacht, was die Regierung in Kabul entscheidet. Für sie als in ihrer Eigenschaft als Leute, die was zu essen und ein Dach über dem Kopf brauchen, ist gar nicht das, was die Regierung in Kabul tut, maßgeblich. Beziehungsweise, wie eben schon gesagt, nur insofern, als sie das zu stören vermag. Über das materielle Wohl und Wehe der dort lebenden Leute entscheidet gar nicht die Regierung in Kabul. Und deswegen, so sagen die Kommentatoren selber, gibt es eigentlich für die Wähler auch gar keinen Grund, zur Wahl zu gehen und sich in die Frage einzumischen, wer regieren soll, anders als dass sie eben für ihre jeweiligen Fraktionschefs stimmen. Das ist auch eine ziemlich interessante Auskunft, wenn man das mal auf hier bezieht. Der Grund, weswegen man sich als Wähler zum Wählen einfinden soll, besteht in der Macht der regierenden Amtsinhaber, ihre Untertanen nach Strich und Faden betroffen zu machen. In der Tatsache, dass tatsächlich ja alles, was die Regierung entscheidet, unmittelbare praktische materielle Wirkungen für alle Bürger hat und denen, weil sie alternativlos darauf festgelegt sind, also gar keine Wahl bleibt, als sich dafür zu interessieren, was diese Regierung da oben eigentlich treibt. Es ist nur so, und auch das zeigt das Beispiel von Afghanistan, betroffen machen kann eine Regierung die Leute, die sie beherrscht, schon. Ob das gerade einen überzeugenden Grund dafür abgibt, zu sagen, jetzt mische ich mich in die Frage der Besetzung der Staatsämter ein, das ist damit noch lange nicht gesagt. Um diese Betroffenheit in den Willen zur konstruktiven Beurteilung der Frage, wer soll denn regieren, umzuwandeln, braucht es eben noch der Zusatzleistung, die ich vorhin genannt habe, politische Willensbildung. Und die ist in Afghanistan eben in der Weise gelaufen, dass das afghanische Volk davon überzeugt werden sollte, dass aus seinem konkreten Interesse an Leben, Arbeiten, irgendwie zurechtkommen, ein Interesse daran bestehen müsste, für die Regierung zu sein, die der Westen ausgesucht hat. Wie das dann gegangen ist, dazu will ich nochmal ein Zitat vorlesen, aus dem nochmal sehr schön hervorgeht, wie eigentlich Wählen in einer richtigen Demokratie nicht zu gehen hat und was eigentlich das Mangelhafte aus Sicht der Veranstalter an dieser Wahl war. Ein Verfahren der politischen Willensbildung in Afghanistan, bei uns völlig undenkbar, ging so, dass Dörfer ihre Dorfältesten nach Kabul geschickt haben. Die sind dann zu den verschiedenen Parteien, bei den verschiedenen Parteien rumgereist und haben sich bei den jeweiligen Kandidaten erkundigt, was die Kandidaten denn ihnen speziell zu bieten hätten. Und dann sind sie in ihre Dörfer zurückgefahren, haben mit ihren Leuten da besprochen, was sie denn so von den verschiedenen Angeboten halten. Und danach haben die dann abgestimmt. So zieht er, ich zitiere wieder aus der SZ, so zieht er, also dieser spezielle Dorfälteste, von dem da die Rede ist, so zieht er von einem zum anderen und fragt, was er ihm und den Seinen zu bieten habe. Am Freitag dann, nach der Rückkehr, trifft sich der Rat der Dorfältesten vor dem Gebet in der Moschee und der Älteste wird vom Ergebnis seiner Reise berichten. Zitat, wir geben nur Ratschläge, wen sie wählen sollen, sagt er mit aller Vorsicht. Aber sie werden das befolgen. So funktioniert die Demokratie auf Afghanisch. Es kommt der Kommentar der Süddeutschen dazu. Für westliche Wahlbeobachter, die von der Europäischen Union und der OSZE nach Kabul geschickt wurden, ist das kaum akzeptabel. Sie klagen über die Blockabstimmungen, die oft auf Druck von örtlichen Warlords zustande kämen, über Einschüchterung der Wähler und über Stimmenkäufe. Also dieses Verfahren zu sagen, ja, was verspricht mir die Regierung denn so? Was habe ich denn von der zu erwarten? Gucken, schauen wir doch mal. Dann nach Hause zu gehen und zu besprechen, wofür man sich jetzt entscheidet und dann kollektiv seine Stimme abzugeben. Das widerspricht in der Tat allen Prinzipien des freien, geheimen und gleichen Wählens, wie es in der Demokratie vorgesehen ist. Zur Wahl stehen nicht alternative Angebote für verschiedene Untergruppen in der Gesellschaft. Zur Wahl steht die Besetzung von Ämtern einer souveränen Regierung, die sich ja gerade unabhängig machen soll von besonderen Interessen und speziellen Vorteilsnahmen. Parteien übrigens, die im Geruch stehen, Wahlversprechen an bestimmte Klientel zu machen, gibt es in unserem System das Schimpfwort populistisch. Das sollen angeblich Parteien sein, die ihren Wählern nach dem Mund reden, statt die Wähler umgekehrt von den Staatsnotwendigkeiten zu überzeugen. Also, einerseits werden die Afghanen schon dafür gelobt, dass sie mitten in Krieg, Hunger und Chaos überhaupt hingegangen sind und sich massenhaft in die Listen eingetragen haben. Was man natürlich nicht so gut findet, ist, dass viele von ihnen sich mehrfach eingetragen haben. Aber das lässt sich dann hinterher nicht mehr feststellen, von welcher Sorte Demokratiebegeisterung diese Teilnahme jetzt bestimmt war. War sie bestimmt von dem Interesse, der eigene Mann soll unbedingt drankommen, oder war sie wirklich von der Begeisterung dafür getragen, dass die Zentralregierung gestärkt werden soll? Richtig liegen Afghanen nicht dann, wenn sie unter dem Gesichtspunkt der privaten Bevorteilung die Kandidaten beurteilen und danach entscheiden, sondern richtig liegen sie, wenn sie in der Wahl die Entscheidung über die Zukunft ihres Landes begreifen, also gerade von ihren besonderen Lebenslagen und Interessen absehen und sich das Argument einleuchten lassen, dass es unbedingt in Afghanistan eine alles einende Zentralmacht geben muss, damit überhaupt die Vorbedingungen dafür geschaffen werden können, dass sie in dem Land irgendwie zu was kommen. Ganz gleichgültig dagegen, ob Karzai das eigentlich überhaupt verspricht oder nicht. An diesem Maßstab gemessen ist die Wahl ein Erfolg. Nicht, weil sie den Afghanen irgendwas gebracht hätte. Die sind in ihre Dörfer zurückgekehrt und in ihre Elendsexistenzen und für sie geht das Leben erstmal so weiter wie bisher. Erfolgreich ist sie deshalb, weil die Afghanen die Bereitschaft dokumentiert haben, sich einer afghanischen Staatsmacht zu unterwerfen und diese dazu ermächtigt haben, zu herrschen. Das wird ihnen hoch angerechnet. Dass sie das nicht unbedingt freiwillig getan haben, dass sie das mit Überlegungen getan haben, die sich für einen reifen Demokraten nicht gehören, mag ja alles sein, aber im Ergebnis ist das Resultat, die Ermächtigung der Regierung Karzai. Und das sieht man dann nochmal darin bestätigt, dass auch die anderen Fraktionen sich letztlich dieser Wahlentscheidung gebeugt haben und sich damit abgefunden haben, dass dieses Wahlergebnis jetzt tatsächlich auch über die Herrschaftsverhältnisse zumindest in Kabul entscheidet. Deswegen war nicht zufällig eine der ersten Amtshandlungen der neuen Regierung anzukündigen, dass sie jetzt militärisch schärfer gegen die Konkurrenten vorgehen will, also die neu bestätigte Macht auch ganz praktisch anwenden will, um sicherzustellen, dass nicht nur per Wahl, sondern auch per wirklicher militärisch hergestellter Unterordnung eine Befriedung des Landes zustande kommt. Zusammengefasst, wenn man diese ganzen Kritiken und das daraus entspringende Lob der Demokratie in Afghanistan Revue passieren lässt, was kommt unterm Strich als Urteil über diese Herrschaftsform raus? Erstens wird am Beispiel von Afghanistan sehr schön deutlich, das Märchen, dass Wahlen deswegen zustande kommen würden, weil sich Leute, die zufällig auf einem Territorium zusammengewürfelt sind, sich jetzt frei und gemeinsam entschieden hätten, jetzt muss unbedingt gewählt werden, das kann man getrost den Sozialkundebüchern überlassen. Einen Ruf von Afghanen nach freien Wahlen hat es nicht gegeben, ganz im Gegenteil. Diejenigen, die da politisch was zu sagen hatten, waren eigentlich eher dagegen. Und wenn sie nicht stattgefunden hätten, hätte auch keinem von ihnen was gefehlt. Wahlen sind dort ganz offensichtlich, aber auch nicht nur dort, eine Veranstaltung von oben. Sie werden dann und unter den Bedingungen angesetzt, wenn Regierungen es für zweckmäßig erachten. Und dann darf das Volk eben auch antreten und seine Stimme abgeben. Das ist auch bei uns nicht anders und das weiß im Grunde auch niemand. Die Wahl findet statt unter einem Riesenhaufen von gesetzlichen Vorschriften. Das fängt an mit den verfassungsmäßigen Festlegungen davon, wer sich überhaupt zur Wahl stellen darf und wer überhaupt wahlberechtigt ist. Wer sich überhaupt zur Wahl stellen kann, da gibt es ziemlich genaue Vorstellungen des Grundgesetzes darüber, wer da schon mal nicht runterfällt, nämlich alle Parteien, die sich der politischen und gesellschaftlichen Ordnung, die hier im Lande herrscht, in irgendeiner Weise widersetzen. Das Bekenntnis zur bestehenden politischen und ökonomischen Ordnung ist Voraussetzung dafür, dass man sich überhaupt als Kandidat aufstellen lässt. Und auch Parteien, die im Verdacht stehen, das nicht zu tun, auch wenn sie nicht verboten sind, kommen in den Ruf, eigentlich nicht wählbar zu sein, sobald sie vermuten lassen, dass sie diesen Konsens der Demokraten in irgendeiner Weise, nicht entsprechen. Bei Uneinsichtigkeit hilft das Gericht mit Parteiverboten nach. Und dann ist es ja nicht nur das, sondern auch in entwickelten Demokratien kennt die Verfassung Situationen, wo das Wählen überhaupt mal Pause haben muss, nämlich all solche, die unter der Überschrift innerer oder äußerer Notstand stehen, also Verhältnisse, in denen eben sei es von außen, sei es von innen, Interessensgegensätze im Land, welcher Art auch immer, den sozialen Frieden stören und vermuten lassen, dass die Wahlen eben kein Beitrag zur Kontinuität der Herrschaft, sondern zu ihrer weiteren Störung werden könnten. Das macht die Leistung der Demokratie aus. An diesem Maßstab wird sie und ihre Leistung gemessen. Dass es ihr gelingt, stabile, verlässliche politische Verhältnisse sicherzustellen und damit auch, das ist darin inbegriffen, den stabilen, verlässlichen Fortgang der ökonomischen Verhältnisse, die mit diesen politischen Verhältnissen geregelt werden. Damit das geht, damit das hinhaut, müssen Leute dafür gewonnen werden, dass sie die Unzufriedenheit, die sie mit der Politik haben, eben in dieser einen erlaubten Form des Wahlkreuzes zum Besten geben und sich deswegen eben auch mit dem Wahlergebnis abfinden, egal ob es jetzt ihrer Vorstellung des Gewünschten entspricht oder nicht. Das kann man, dass das der Maßstab ist, dass das das Kriterium ist, was an Demokratie geschätzt wird, das kann man auch und gerade an der Art und Weise entdecken, wie über den Ausgang der Wahlen in den neuen Bundesländern in diesem Herbst öffentlich geurteilt wurde von Parteivertretern, von der Regierung, von öffentlichen Kommentatoren. Ich komme jetzt zu meinem zweiten Beispiel, Deutschland im Wahljahr 2004. Im Ausgangspunkt muss man natürlich sagen, all das, was in Afghanistan nicht existiert, ein flächendeckendes Gewaltmonopol, die alternativlos hergestellte Abhängigkeit aller Leute von den Regierungsentscheidungen, die prinzipielle Bereitschaft aller Mitglieder der Gesellschaft, sich nur mit den erlaubten Mitteln und Methoden ihrer Unzufriedenheit mit dem Luft zu machen mit dem, was ihnen von oben beschert wird. Das alles finden regierende Parteien hier vor. Und insofern könnte man ja denken, können sie eigentlich mit den politischen Zuständen in diesem Lande schwer zufrieden sein. Sind sie aber nicht. Die Wähler in den neuen Bundesländern haben Fehler gemacht. Diese Fehler bestehen im Wesentlichen in drei Punkten. Zum einen sind sie nicht hingegangen. Die Wahlbeteiligung war erschreckend niedrig, durfte man lesen. Zum anderen haben sie falsche Parteien gewählt. Das waren die beiden Vorwürfe, die man ihnen gemacht hat. Jetzt könnte man ja mal sagen, was ist jetzt dadurch eigentlich groß passiert? Den hohen Stimmanteil für die PDS haben die anderen etablierten Parteien praktisch so umgangen, dass sie einfach beschlossen haben, sie machen eine große Koalition und haben die Partei, die sie da gestört hat, schlicht und einfach nicht in irgendeiner Weise an der Regierung beteiligt. Und mehr als dass eben dieser falsche Abstimmungsergebnis zustande gekommen ist, ist ja auch tatsächlich nicht passiert. Wo ist also der Schaden? Nichts im Lande ist praktisch in Unordnung gekommen. Die Regierungsgeschäfte laufen weiter. Hartz IV wird am 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten, wie beschlossen. Ein Kommentar für viele Gleichlautende möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, um zu kennzeichnen, wo eigentlich der Schaden liegt, der mit diesem falschen Wählen unserem Land zugefügt worden sein soll. Auch wieder aus der Süddeutschen Zeitung, einem seriösen überregionalen Blatt bekanntlich. Wenn wie am Sonntag gleichzeitig viele Menschen für Rechtsextreme, sehr viele für die Ostalgiker von der PDS und noch viel mehr für überhaupt niemanden stimmen, dann ist die Demokratie in den neuen Ländern zwar nicht im Mark erschüttert, aber doch in einer beklagenswerten Verfassung. Die Regierungen Sachsens und Brandenburgs müssen damit leben, dass die große Mehrheit der Bürger sie nicht gewählt hat. Eine schwere Hypothek. Wahlsieger ist das Prinzip Verweigerung. Da wirkt ein Erbe der langen SED-Herrschaft nach. Ist jetzt seine Interpretation dessen, was da passiert ist. Da wirkt ein Erbe der langen SED-Herrschaft nach ein falsches Verständnis von der Rolle und den Möglichkeiten des Staates. Die Politik hat zu diesem Missverständnis beigetragen. Sie hat seit der Wende die Illusion in den neuen Ländern geschürt, der Staat werde es schon richten. wo angesichts der Größe der Aufgabe Blut, Schweiß und Tränenreden nötig gewesen wären, gab es unerfüllbare Verheißungen. Und der Ratschlag des Kommentators an die Politik: Eben erst mit den Arbeitsmarktreformen hat die Politik ein Ende der Illusionen eingeläutet. Wenn die Parteien eine Lehre aus dem Politikverdruss Ost auf keinen Fall ziehen sollten, dann wäre es die, vom Kurs der Standhaftigkeit abzuweichen. Die Demokratie ist zwar nicht im Mark erschüttert, aber in einer beklagenswerten Verfassung, weil doch im Osten glatt jede Menge Wähler die Wahl als Gelegenheit missverstanden haben, ihre Unzufriedenheit über die Arbeitsmarktreformen zum Ausdruck zu bringen. Mehr haben sie ja nun auch wirklich nicht getan. Die einen haben gesagt, Regierung und Opposition wollen in dieser Frage sowieso das Gleiche, also gehen wir gar nicht erst hin, weil was haben wir denn davon? Wir wissen ja schon, was wir von denen zu erwarten haben. Das heißt in unserem Land Politikverdrossenheit. Die anderen, die PDS-Wähler und die NPD-Wähler oder DVU-Wähler, haben alternative Angebote von linken oder rechten Kritikern des Regierungskurses sich zu eigen gemacht, haben deren Interpretation dessen, was für deutsche Politik am besten geeignet wäre, sich angeschlossen und haben statt der etablierten Parteien andere, durchaus zugelassene, aber eben offenbar von den etablierten Parteien nicht erwünschte Konkurrenten gewählt. Das ist ihr Fehler. Sie haben allen Ernstes die Regierung gemessen an dem, was sie ihnen in Sachen Arbeitsmarktreform zumutet und haben gesagt, nö, finden wir nicht gut, wählen wir nicht. Das erschüttert die Demokratie ins Mark und zwar offenbar deshalb, weil Politiker in unserem Land sehr viel anspruchsvoller sind, als bloß von den Leuten zu erwarten, sie sollten die Maßnahmen selber schlucken, da bleibt ihnen ja sowieso erstmal gar nichts anderes übrig, die Maßnahmen selber schlucken und sich eben die entsprechenden Neudefinitionen ihrer Gelegenheiten zum Geldverdienen praktisch gefallen lassen. Es reicht nicht, sagt der Kommentator, dass Leute einfach bloß sich das gefallen lassen und mitmachen. Sie sollen gefälligst auch noch die Einsicht erbringen, dass all das für Deutschland notwendig ist. Und sie sollen das auch und gerade dann tun, wenn es ihnen selber schlecht bekommt, weil nur dann und nur insofern ist eine Demokratie so, wie sie sein soll, organisiert sie die Zustimmung der Leute richtig getrennt und gegen die Wirkung, die die Politik selber auf sie hat. Demokratie hat mit Wohlstand nichts zu tun. Die Ostalgiker sind deswegen blöd oder noch dieser seltsamen Vorstellung verhaftet, die angeblich in der DDR, das wird jetzt nachträglich entdeckt, geherrscht haben soll. Dort kümmert sich der Staat um alles und versorgt sie. Das drückt der Kommentator so aus. Im Osten zeigt sich, dass der Übergang von der Vollversorgungsdiktatur zur Demokratie zwar äußerlich gelungen, im Selbstverständnis vieler Menschen aber noch nicht richtig angekommen ist. 15 Jahre später heißt die DDR Vollversorgungsdiktatur, womit man ja ziemlich eindeutig klarstellt, dass der Übergang zur Demokratie ein Übergang zu einer neuen Herrschaftsform sein sollte, aber doch nicht die Vorstellung mit den bundesdemokratischen politischen Verhältnissen bekäme man auch ein Recht auf Bananen- und Mallorca-Reisen. Das verwechselt zu haben, wird den Wählern im Osten jetzt vorgeworfen und es wird ihnen, aber nicht nur ihnen, sehr deutlich gesagt, dass sie da ein Missverständnis erliegen. Das Missverständnis nämlich, es wäre Aufgabe des Staates, für sie zu sorgen, was natürlich insofern ein bisschen neben der Sache liegt, als es hier ja gar nicht der Punkt ist, dass der Staat sich aus irgendeiner Versorgung zurückziehen würde und sich um die Leute nicht kümmern würde, sondern dass er praktisch mit seinen Maßnahmen ja die Lebenslagen definiert, zwischen denen man sich zu entscheiden hat. Der Schluss übrigens, den die offizielle Politik aus dieser Sachlage zieht, entspricht genau dem, den der Kommentator verlangt, weiter wie bisher, vom Kurs der Standhaftigkeit nicht abweichen. Also auf keinen Fall die Tatsache, dass das Wähler sagen, ihnen passt was nicht, in wie abstrakter Form auch immer, jetzt zum Anlass nehmen, um die eigenen Maßnahmen zu überdenken und vielleicht ein Stück weit von ihnen abzuweichen. Das wäre das Verkehrteste, was man machen kann, sagt der Kommentator. Und das sehen Schröder und Merkel genauso. Schröder drückt es so aus, dass er sagt, wir haben ein Vermittlungsproblem. Wir haben ein Vermittlungsproblem. Das heißt ja wohl, wir machen alles richtig. Wir machen alles, was sein muss und was den Standort Deutschland wieder auf Vordermann bringt. Und wenn irgendwas verkehrt ist, dann ist es das, dass wir es noch nicht geschafft haben, den Leuten, die wir damit davon praktisch betroffen machen, die richtigen Gesichtspunkte beizubringen, unter denen sie das zu bewerten haben. Die Gesichtspunkte, die nämlich darin offenbar liegen sollen, den Schaden, den man selber zugefügt bekommt, so zu interpretieren, dass man sagt, ja, wenn das für das große Ganze, wenn es für den Fortgang des Landes überhaupt notwendig und zweckmäßig ist, dann muss ich eben mit meinem kleinlichen, besonderen Interesse als Rentner, Schüler, Student, Arbeitsloser zurücktreten und muss mich diesen höheren Gesichtspunkten auch geistig anschließen. In einer Hinsicht hat dieser Standpunkt durchaus Parallelen zu dem, den ich am Beispiel von Afghanistan erläutert habe. Auch hier wird nämlich gesagt, Leute, macht euch nichts vor, beim Wählen kommt es aufs Ergebnis an. Ihr meint glatt, bloß weil Parteien auf der Wahlliste stehen, dürft ihr die auch ankreuzen, da täuscht ihr euch, die stehen zwar drauf, aber ihr wisst doch ganz genau, wo eure Stimme hingehört, also tut sie auch gefälligst dahin. Unser geschätzter Innenminister hat es sich ja nicht nehmen lassen, in einer Talkshow das Bundesverfassungsgericht dafür verantwortlich zu machen, dass überhaupt so viele Leute NPD gewählt haben, mit dem Argument, ja, wenn sie die Partei rechtzeitig verboten hätten, dann wäre das alles nicht passiert. Was auch eine interessante Auskunft übrigens ist über das Verhältnis von Wähler und Gewählten, weil die Meinungen und Positionen, die Leute dazu bringen, NPD zu wählen, die sind ja nicht dadurch weg, dass man die Partei verbietet. Aber wenn man ihnen die Gelegenheit nimmt, diese Meinung und Position in einem Wahlakt kundzutun, dann sagt der Innenminister, dann ist das eigentlich schon die halbe Miete und alles andere lösen wir dann mit Verfassungsschutz und Parteiverboten. Das Ergebnis kommt es an. Und das Ergebnis unterscheidet sich nur in einer Hinsicht von dem in Afghanistan. Hierzulande steht es eben nicht von vornherein fest, welche Partei oder welche Konstellation von Parteien, welche Führungsperson im Ergebnis regieren soll. Hierzulande ist es tatsächlich dem Wähler ein Stück weit überlassen, zu entscheiden, wer der richtige Kandidat ist. Und die Parteien sind gehalten, sich an dieses Ergebnis aufgrund der bestehenden Wahlgesetze zu halten und sich mit ihrer Mehrheitsbildung im Parlament daran zu orientieren. Hierzulande hat der Wähler tatsächlich das Recht, seine Zustimmung zum Regiertwerden so zu äußern, dass er sich zwischen Alternativen des Regiertwerdens entscheidet. Einfach Ja sagen zur bestehenden Herrschaft muss man nicht, sondern man kann es eben auf die umständliche Weise tun, zu sagen, ich fände aber die CDU oder die FDP oder die Grünen besser. Es ist also keineswegs so, dass die Demokratie in ihren praktischen Verlaufsformen bestreiten würde, dem Wähler absprechen würde, dass er ein Recht hat, mit der Regierung unzufrieden zu sein. Ganz im Gegenteil. Es ist sein Recht, mit der Regierung unzufrieden zu sein. Und er hat auch ein Recht, aus dieser Unzufriedenheit eine Konsequenz zu ziehen. Eben die zu sagen, die sollen es in Zukunft nicht mehr sein, sondern stattdessen andere. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass dieses Verfahren ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass es nicht Zweck der Politik sein kann, die Gründe für diese Unzufriedenheit auszuräumen. Die Demokratie macht sich an dem eigentümlichen Unternehmen zu schaffen, die Unzufriedenheit, von der man ausgeht, dessen dauerhaftes Zustandekommen man ständig unterstellt, zu überführen in die Frage, wer macht denn die Regierungsgeschäfte am besten? Dieser Überführungsprozess, und deswegen will ich dazu noch ein paar Worte sagen, dieser Überführungsprozess nennt sich politische Willensbildung und dessen Endpunkt, muss man wirklich sagen, dessen Endpunkt ist erreicht, wenn ein Bundeskanzler sich hinstellen kann und sagen, wir haben ein Vermittlungsproblem, dann geht er nämlich ganz selbstverständlich davon aus, dass eigentlich alle Bürger schon so denken, dass sie sowieso bloß die Frage stellen, wer kann am besten regieren und bloß noch den Fehler machen, in zu großem Umfang ihr eigenes persönliches Interesse in diese Entscheidung einzumischen. Es ist ja so beim Wählen und beim Wahlkampf. Weil der Wähler seine Unzufriedenheit mit der Politik in Wahlstimmen ummünzen soll. Deswegen wird diese Unzufriedenheit nicht nur nicht bestritten, sondern sie wird im Wahlkampf ja sogar geschürt. Parteien konkurrieren darum, dass der Wähler sie wählt und nicht die Alternative. Und bekanntlich machen sie das ja gerade so, dass sie die Politik der anderen Parteien schlecht machen. Dass sie also lauter Gesichtspunkte vortragen und in Umlauf bringen, nach denen der Wähler gerade denken soll, ja, diese Politik ist verkehrt, diese Politik ist nicht das, was ich will, und deswegen votiere ich für die konkurrierende Partei. So geht erstmal ganz grundsätzlich politische Willensbildung. Parteien greifen die unterschiedlichsten Interessen, Sorgen, Nöte der Bürger auf und erklären sich für deren Betreuung für zuständig und fordern die Leute auf, legt eure Sorgen vertrauensvoll in unsere Hände und dann kümmern wir uns schon so übers große Ganze, dass auch euer Interesse dabei nicht untergeht. Folgende Sachverhalte sind bei diesem Versprechen als ganz selbstverständliche Voraussetzung unterstellt. Wenn Parteienvertreter Bürger auffordern, die sollen sich wegen ihrer Sorgen und Nöte für die eine oder andere Partei entscheiden, dann gehen sie ganz selbstverständlich davon aus, dass was immer jemandem fehlen mag, in welcher Lebenslage auch immer, als Arbeitnehmer, als Rentner, als Steuerzahler, egal, was immer er brauchen mag, er auf jeden Fall nicht in der Lage ist, sich diese Bedürfnisse und dieses, was er da braucht, in irgendeiner Weise selbst zu beschaffen, dass er darauf angewiesen ist, dass eine höhere Macht Maßnahmen ergreift und Entscheidungen trifft, die überhaupt die Bedingungen dafür schafft, dass er mit seinem Interesse in dieser Gesellschaft besser zurande kommt. Weil das so ist, weil die Bedingungen für die Verfolgung der eigenen materiellen Interessen und sozialen Interessen abhängen von den staatlichen Entscheidungen in der Wirtschaftspolitik, in der Sozialpolitik, in der Politik der inneren Sicherheit, was auch immer. Deswegen muss man als Bürger auch einsehen, und das ist der zweite Schritt, dass das eigene spezielle Interesse nur im Rahmen eines allgemeinen Auftrags wahrgenommen werden kann, das die politische Gewalt zu erledigen hat. Die Politik, so heißt es, hat sich an allerhand Sachzwängen und Notwendigkeiten abzuarbeiten. Sie muss Herausforderungen bewältigen. Sie hat es schwer, für sich um Wachstum zu kümmern, die Staatskasse in Ordnung zu bringen, die Sozialpolitik richtig zu regeln. Und weil sie lauter Probleme und Schwierigkeiten bei der Bewältigung ihrer Aufgaben hat, deswegen kommt sie nicht umhin, das ist die Einsicht, die man daraus ableiten und vernünftig finden kann, deswegen kommt sie nicht darum herum, auch den Bürgern oder zumindest Teilen von ihnen das Leben schwer zu machen. Auf diese Weise animieren Politiker die Bürger, sich an den staatspolitischen Debatten zu beteiligen, die die Politik führt, über die Frage, was ist das Beste für das Wachstum, für den Euro, für das Voranbringen von Europa. Und zwar so, als wären sie als Wähler selber welche, die die Regierung ausüben. Ideell soll man sich quasi in den Status eines Menschen versetzen, der gerade Bundeskanzler ist und diese oder jene Entscheidung zu treffen hätte und soll sich quasi von dessen Standpunkt, von dessen Warte aus die Frage stellen, was wäre denn das Beste zu tun? Und unter diesem Gesichtspunkt soll er dann das eigene Sonderinteresse, was er eben in seiner speziellen Lebenslage hat, beurteilen, einordnen und einsehen, dass es eingeordnet gehört. Es ist ein interessanter Standpunktwechsel, der einem da abverlangt wird. Allen Ernstes soll man geistig so tun, als gehöre man zu denen, die die Macht ausüben und nicht zu denen, die sich tagtäglich mit ihren Maßnahmen herumzuschlagen hat. Dabei darf man durchaus an mögliche Wirkungen auf den eigenen Geldbeuteln, auf die eigene soziale Lage denken, aber muss anerkennen, dass diese Wirkungen nicht das Kriterium für das sein können und dürfen, was die Politik nach ihren Maßstäben und Notwendigkeiten entscheidet. Wenn das gelaufen ist, wenn man sich vorgearbeitet hat von dem Standpunkt, ich allein kann mich ja eh um nichts kümmern, ich bin ja angewiesen darauf, dass der Staat dieses und jenes und Folgendes macht. Ja, wenn der das machen muss, dann ist es ja klar, dass er sich nicht um mich speziell kümmern kann, sondern nur im Verhältnis zu allen möglichen anderen Interessen. Und drittens, das auch nur nach Maßgabe dessen, welche Freiheiten und Möglichkeiten er mit seiner Macht und seinen Finanzen hat. Wenn man diese drei Schritte hinter sich hat, steht alles auf dem Kopf. Dann sind es nicht die Leute, die Probleme mit dem haben, was der Staat macht, sondern umgekehrt. Der Staat hat Probleme damit, die Rentenkasse zu sanieren und muss deswegen leider diejenigen beschränken, die von dieser Rentenkasse leben müssen. Auf der Basis können sich dann Parteien in der Tat trefflich streiten. Die Regierung operiert mit der Lüge, sie sei mit ihrer Macht für die Abhilfe von Problemen zuständig, habe aber mit ihrem Zustandekommen nichts zu tun. Das ist zwar nicht besonders logisch, wenn einer immer sagt, ja, ich könnte schon was dagegen machen, aber dafür, dass es überhaupt erst so geworden ist, das liegt nicht an mir, das ist ein Sachzwang. Aber das ist erstmal das Argument, das die Regierung dort vorträgt. Und die Opposition greift dieses Argument begeistert auf und wird die umgekehrte Schuldzuweisung los. Wenn es mit der Beseitigung der Arbeitslosigkeit, der Sanierung der Rentenkasse und so weiter nicht klappt, dann liegt es daran, dass die Regierung Fehler macht, dass die Falschen dran sind und nicht wir. Mit beiden Argumenten ist erstens die Produktionsweise aus dem Schneider, die der Staat selbst mit Verfassung und Gesetz einrichtet, aufrechterhält und sicherstellt. Und zweitens ist der Staat selber aus dem Schneider als derjenige, der überhaupt erst mit dieser Eigentumsordnung dafür sorgt, dass man in die ökonomische Lage kommt, in der man auf ihn angewiesen ist. Die Angewiesenheit greift er gerne auf und unterschlägt dabei getrost, dass die Gründe dafür, warum es die überhaupt gibt, nicht irgendwie naturnotwendig als Sachzwang gegeben sind, sondern selber auf Recht und Gesetz und Verfassungsentscheidungen beruhen. Es ist deswegen überhaupt kein Wunder, dass es eine sachliche Erörterung darum, was die Regierung macht und wer warum was davon hat, in Wahlkämpfen und in der politischen Willensbildung nicht gibt. Erstens gibt es sie schon deswegen nicht, weil die feststehende Prämisse all dieser Debatten ja die ist, dass die Gesellschaftsordnung und die politischen und ökonomischen Verhältnisse sichergestellt und organisiert und verbessert werden sollen, die es gibt. Und insofern alle Überlegungen von vornherein aus dieser Debatte herausfallen, die sich dieser Prämisse nicht anschließen. Der zweite Grund dafür, warum es sowas wie eine objektive Erörterung der tatsächlichen ökonomischen und politischen Lage in solchen Diskussionen gar nicht geben kann, liegt darin, dass selbst wenn Politiker über ihre Sache reden, also über die Frage, wie sähe denn die beste Reform des Gesundheitswesens vom Staatsstandpunkt aus betrachtet aus, sie nie bloß über diese Sache reden, sondern gleichzeitig auch immer darüber, wie sie sich mit diesem Argument dem Wähler als wählbar präsentieren. Und da kann dann schon mal ein Politiker in Ungnade fallen, bloß weil er mit seinen Einlassungen zur Sache die Einheit der Partei stört und damit ein wesentliches Argument dafür, wie sie sich dem Wähler als handlungsfähige Politikalternative präsentieren will. Das ist die Art und Weise, wie die politische Willensbildung Einheit zwischen Staat und Volk, Einheit zwischen oben und unten stiftet. Die Einheit besteht in der ständig wiederholten und immer wieder variierten Behauptung, dass der Staat, indem er sich um seine Angelegenheiten kümmert, also um Wachstum, um die Bewältigung der sozialen Frage, die aus dem Wachstum kommt, um seine Finanzen, um innere Sicherheit, um Europa, um die Auseinandersetzung mit den USA in außenpolitischen Fragen, er sich zugleich immer im gleichen Schritt um das Wohl derer kümmert, die er unter seiner Herrschaft versammelt hat. Weil, das ist der zusammengefasste Beweis, alle Leute in ihrem ganzen Lebensschicksal von diesen staatlichen Entscheidungen abhängig sind, sind sie auch auf seine Maßnahmen angewiesen. Und weil sie auf seine Maßnahmen angewiesen sind, er es also in der Hand hat, ihre Lebenslage zu verbessern oder zu verschlechtern. Deswegen sollen sich die Bürger das Gelingen des Staatsprogramms zum Anliegen, zum Geistigen, wie gesagt, praktisch sind sie dann ja nicht drin vorgesehen in dem Entscheidungsprozess, sollen sie sich das abstrakte Gelingen des Staatsprogramms als solches zu ihrer Angelegenheit machen und deswegen dafür sein, dass die besten, also die handlungsfähigsten Politiker diese Staatsgeschäfte führen. Zusammengefasst muss ein Wähler Folgendes akzeptieren. Erstens, dass die eigenen Interessen nur gelten, wenn sie von der Politik zugelassen sind und als solche nur so weit zählen, wie sie in der jeweiligen Regierungsprogrammatik vorkommen. Zweitens, dass die Politik nach anderen Kriterien gemacht wird, als die, nach denen man selbst seine private Lebenslage beurteilt. Und drittens, deswegen akzeptieren, dass sein Beitrag zum Gelingen des Staatsprogramms darin besteht, sich geistig Gedanken darüber zu machen, wie die da oben ihre Sache am besten machen können und praktisch sich anders als durch Wahl aus allem rauszuhalten, was die Entscheidung seiner Lebenslage betrifft. Wenn das der Gegenstand der politischen Bildung ist, der politischen Willensbildung ist und das die Argumente sind, mit denen Leute zum Wählen bewegt werden sollen, dann können eben auch solche Missgeschicke passieren, wie sie in Sachsen und Brandenburg vorgekommen sind. Dann kann es eben auch passieren, dass im Prozess der Organisierung dieser Übereinstimmung zwischen oben und unten eben auch Leute die Erlaubnis, die ihnen da erteilt worden ist, falsch verstehen, das Verfahren, das ernst nehmen, das ihnen das Recht gibt, auch alternative Vorstellungen über den richtigen politischen Weg zu wählen und dabei übersehen, dass es auch hier nicht aufs Verfahren, sondern aufs Resultat ankommt. Die Klarstellung, die die Politiker angesichts dieses Missgriffs machen, lassen nicht zu wünschen übrig. Sie weisen die Vorstellung, Wahlen wären Gelegenheiten, sich mit seinen Interessen und Vorstellungen über richtige Politik in das Politikmachen einzumischen, offensiv zurück. Sie sagen, Wahlen haben Akklamationsveranstaltungen zu sein und sonst nichts. Das drückt der Kommentator nochmal sehr schön aus, wenn er sagt, gesiegt hat das Prinzip Verweigerung. Wer Wählern vorwirft, dass sie sich mit Nichtwählen verweigert, sieht die Sache offenbar dann von vornherein gleich so, dass die Wahl nicht ein Recht zur Einmischung, sondern die Pflicht zur Zustimmung ist. Sonst könnte ja Verweigerung kein Problem sein. So viel zum Stand der demokratischen Debatte in unserem schönen Land. Am Schluss noch ein paar Worte zur Wahl in den USA, weil dort bemerklich ist, dass die Demokratie doch eine Reife entwickelt hat, die deutsche Politiker hierzulande nur schmerzlich vermissen können. Solche Sorgen, dass Wähler sich deswegen falsch wählen, weil sie die Politik daran messen würden, dass die in ihren sozialen und materiellen Angelegenheiten falsch entscheiden, hat die amerikanische Politik von vornherein nicht. Und dass das so ist, will ich einfach mit ein paar Highlights aus dem amerikanischen Wahlkampf beweisen, an denen man sehen kann, wie eigentlich Demokratie funktioniert, wenn wirklich nur noch das Thema organisiert wird, wie geht am besten die Herstellung von Übereinstimmung zwischen oben und unten. Vorweg noch mal ein paar kritische Worte zu der Kritik am amerikanischen Wahlkampf, die es hierzulande gegeben hat. Das waren im Wesentlichen zwei Vorwürfe, die ich der Presse entnommen habe. Der erste Vorwurf war, die amerikanischen Wähler haben prinzipiell einen Missgriff getan, weil sie nämlich Bush wiedergewählt haben und nicht Kerry. Dieses Urteil befasst sich überhaupt gar nicht erst mit der Frage, worum es in der amerikanischen Innen- und Außenpolitik überhaupt geht, und befasst sich auch nicht mit der Frage, was eigentlich amerikanische Wähler dazu bewegt, für den amtierenden Präsidenten zu stimmen, sondern legt nur die eigene nationale Sicht der Dinge an die dortige Wahlentscheidung an und steht von diesem Standpunkt aus fassungslos dem gegenüber, dass der amerikanische Wahlbürger nicht so wählt, wie ein deutscher Wahlbürger gewählt hätte, wobei ein deutscher Wahlbürger sich eben sehr konsequent an den nationalen Interessen Deutschlands orientiert, die eben in außenpolitischen Fragen ein wenig in den USA überkreuzt sind zurzeit und nicht verwunderlicherweise, dass bei den Amerikanern etwas anders ist. Das war der eine Kritikpunkt. Wie konnten Sie nur? Der zweite Kritikpunkt vom Spiegel breitgetreten war die Feststellung, auch in beim amerikanischen Wählen hat es allerlei Unregelmäßigkeiten gegeben. Der Spiegel will entdeckt haben, dass in einem Wahlkreis 139% der Wähler abgestimmt haben und ähnliche Scherze, die alle für das Argument stehen, eigentlich ist auch Amerika gar nicht diese richtige beispielhafte Demokratie, wie sie uns immer weiß gemacht wird. Auch dort geht nicht alles mit rechten Dingen zu. Ist die Regierung, dieses kleine Fragezeichen mögen wir schon noch anbringen wollen, ist diese Regierung wirklich durchs Volk legitimiert oder auch doch bloß wieder durch Schwindel an die Macht gekommen? Auch nicht gerade eine Kritik am Inhalt der Politik dieser Regierung, auch nicht eine Kritik an der Veranstaltung namens Wahl, sondern bloß ein ganz kleiner Zweifel an der wirklich hergestellten Identität von Wahlentscheidung und Wahlsieger. Wenn die zustande kommt, dann hat man offenbar keine Gründe mehr, irgendwas an dem zu meckern, was diese Regierung dann macht. Schließlich ist sie ja gewählt. Gut. Die hiesige Berichterstattung über die amerikanische Wahl hat zwei Urteile vor allen Dingen verbreitet, die sich auf den ersten Blick diametral widersprechen. Das erste Der erste Aufmerker war, in dieser Wahl ist es ja überhaupt gar nicht um die wirklich entscheidenden Punkte der aktuellen amerikanischen Politik gegangen. Das Land steht im Krieg. Es verheizt in diesem Krieg seine Bürger. Es wendet jede Menge Dollars für dessen Finanzierung auf. Nicht alles in diesem Krieg läuft so, wie die Regierung es vielleicht ursprünglich mal geplant hat, aber auf jeden Fall führt sie ihn mit aller Macht. Aber dieses Thema, so wird hier angemerkt, war eigentlich gar nicht das entscheidende Wahlkampfthema zwischen den Kandidaten. Einem Zeitungsbericht zufolge sollen die Wahlkampfstrategen Kerry sogar davon abgeraten haben, dieses Thema in Wahlkampfveranstaltungen anzusprechen, mit dem Argument, daran ließe er sich so schlecht vom Präsidenten unterscheiden. Ja, das ist eben auch so, wenn beide Parteien im Wesentlichen in den zentralen Fragen der Politik, Terrorismusbekämpfung und Krieg, wirklich auf dem gleichen Standpunkt stehen und die einzige Differenz zwischen ihnen darin besteht, dass Kerry Bush vorwirft, in manchen Abteilungen ungeschickt vorgegangen zu sein und in anderen die nötige Härte vermisst zu haben, dann ist da an der Stelle für den Wähler auch keine große Differenz zu machen. Das war die eine Abteilung. Die zweite war die gleichzeitige Entdeckung, dass das Land anlässlich dieser Wahl zutiefst gespalten sei. Gespalten woran, muss man sich da fragen, weil offenbar nicht gespalten an den zentralen wirklichen Schicksalsfragen der Nation. Da sind sich oben und unten offenbar ziemlich einig in dem Maßstab, der Krieg muss halt erfolgreich geführt werden. Auch nicht gespalten, selbstverständlich, in der Frage des staatlichen Umgangs mit Arm und Reich, mit Arbeitnehmern und Unternehmern, mit Eigentümern und Nicht-Eigentümern. Die Spaltung, die es in Amerika genauso wie hier gibt, zwischen denen, die von der Regierungspolitik ökonomisch profitieren und diejenigen, die das Material dieser Politik sind, war dort selbstverständlich genauso wenig Wahlkampfthema, wie es das hier ist. Das heißt nicht, dass die Lebenslage der Massen nicht zum Thema wurde, allerdings auf eine sehr seltsame Art und Weise. In dem dritten Fernsehdialog, den Kerry und Bush geführt haben, haben sie sich harte Vorwürfe, so heißt es in der Presse, an den Kopf geworfen. Und diese harten Vorwürfe bestanden darin, dass Kerry Bush vorgeworfen hat, ein Vertreter der Wohlhabenden im Land zu sein und sich selber als Sprecher des kleinen Mannes ausgegeben hat und umgekehrt Bush Kerry vorgeworfen hat, er sei ein Liberaler, der den Steuerzahlern bloß das Geld aus der Tasche ziehen wollte. Harte Vorwürfe. Wofür stehen sie? Erstens ist es natürlich lächerlich bis zynisch, wenn ein Multimillionär wie Kerry sich als Anwalt des kleinen Mannes in der Regierung darstellt. Als Wahlkampfargument ist diese Behauptung aber überhaupt nicht verfehlt. Beide nämlich, sowohl Bush als auch Kerry, stellen sich als Leute, als Führer zur Schau, die sich mit ihrer Politik dem normalen amerikanischen Bürger, Staatsbürger verbunden fühlen. Sie kennen die Sorgen und Nöte der Bürger, die sie ihnen gerade einbrocken. Sie wissen, wie es armen Leuten in Amerika so geht, dass sie sich schwer tun, die Steuern zu bezahlen, die von ihnen verlangt werden, dass sie sich schwer tun mit ihrer ökonomischen Lage. Großmächtig herablassend sprechen Sie Ihre Wertschätzung dafür aus, dass der amerikanische Bürger die Opfer, die ihm von der Politik abverlangt werden, im Namen des Großen und Ganzen erträgt und stolz ist, in dem Land zu leben und diese Opfer dafür für dieses Land erbringen zu dürfen. Diese Wertschätzung drücken beide in ihrer Ansprache, in ihrer Selbststilisierung als Repräsentant des amerikanischen Steuerzahlers oder Repräsentant des kleinen Mannes aus. Sie stellen Varianten davon vor, wie ein nationaler Führer sich seinen Untertanen zu präsentieren hat, als jemand, der sich dessen bewusst ist, was er alles von ihnen verlangt und dass er deswegen auch nur Opfer von ihnen verlangt, die wirklich nötig sind. Das ist natürlich sehr einfach zu machen, weil sie ja schließlich selber darüber entscheiden, welche Opfer nötig sind und welche nicht. Insofern verlangen Politiker nie Opfer, die nicht nötig sind, eine Selbstbeweihräucherung, die leicht zu haben ist. Was soll der Wähler also zur Kenntnis nehmen? Er soll zur Kenntnis nehmen, wofür Kerry und Bush stehen. Für welche Werte, für welche Sicht des Verhältnisses von Untertan und Führer, für welche Art und Weise das Verhältnis von Herrschaft, Herrschern und Beherrschten zu betrachten. Die nationale Sache ist Sache der Regierenden, in der achten und anerkennen sie das Volk als eines, das sie darin unterstützt. Und deswegen bieten sie sich und präsentieren sie sich als welche, die in der Art und Weise, wie sie die Gemeinschaft organisieren wollen, Amerika voranbringen. Deswegen ist es letztlich eine Frage des Charakters, ob man ein guter Führer ist oder nicht. Und die Frage des Charakters lässt sich, und darin ist dann eben tatsächlich die Wählerschaft gespalten, am besten darin beweisen, dass man in der Frage der Repräsentation der richtigen Werte auf der richtigen Seite steht. Die Streitpunkte hießen gleichgeschlechtliche Ehe, Abtreibung ja oder nein, Todesstrafe für wen und wann. Also Fragen, die von moralisch höchster Qualität, in der man sich so und so entscheiden kann und wo die Entscheidung für das eine oder das andere, für die Frage der praktischen Politik, für die Entscheidung der ökonomischen und politischen und militärischen Sachlagen, um die es geht, in der Tat keine Rolle spielt. Was ist bei dieser Sorte Wahlkampf eigentlich alles über das Verhältnis von oben und unten gesagt? Erstens sind sich offenbar oben und unten in Amerika in einer Frage ganz einig. Das Regieren ist eine durch und durch gute, anständige, zu befürwortende Sache. Und deswegen darf sie nur von Leuten erledigt werden, die selbst persönlich genauso gut, anständig und zu befürworten sind, wie die Sache, die sie erledigen. Und zweitens handelt es sich bei dieser Sache nicht um das ganz banale und ordinäre Geschäft von Machtausübung und Voranbringen der kapitalistischen Wirtschaft, sondern in Wirklichkeit um die Organisation einer höheren Gemeinschaftlichkeit zwischen oben und unten, um die Organisation eines Gemeinsinns, wo es darauf ankommt, wie wer die Maßstäbe sieht, nach denen dieser Gemeinsinn sich zu organisieren hat. In bewusster Absehung davon, was es tatsächlich alles an Unterdrückung, Gewalt, materiellen Schäden in der Gesellschaft gibt, soll und darf sich jeder Bürger auf den Standpunkt stellen, dass er zu dieser ideellen Gemeinschaft namens Nation dazugehört, dass er ein Teil eines großen, guten Ganzen ist und dass es deswegen unheimlich wichtig ist, nach welchen Regeln dieses große, gute Ganze sich organisiert. Wie gesagt, die Regeln, nach denen das Ganze praktisch läuft, gibt es ja längst. Das ist halt die staatliche Gesetzgebung und die staatliche Zielsetzung in Politik und Geschäft. Aber um die Regeln geht es ja nun gerade nicht, sondern um die Vorstellung von ideellen Regeln, die es braucht, damit die Menschen friedlich, schiedlich, harmonisch zusammenleben können, auch und gerade unter Bedingungen, die ihnen dieses außerordentlich schwer macht, die sie dauernd in der Konkurrenz aufeinanderhetzt. Das sind dann die Streitpunkte, die die Wähler tatsächlich spalten. Liberale Freiheitsideale oder gottgebundene Gemeinschaftsideale, darüber kann man sich schön streiten. Für das Ergebnis ist dieser Streit in der Sache dann auch wieder belanglos, weil das Ergebnis ja ganz profan ist. Einer bekommt die Mehrheit und der ist dann der Sieger. Und als dieser Sieger hat er dann auch die Sittlichkeit gepachtet, die es braucht, um seine Funktion auszuüben. Wähler, die das nicht so sehen, dürfen es nächstes Mal nochmal probieren. Das ist in der Tat Demokratie konsequent zu Ende gedacht. Die Leute sollen sich zu dem Standpunkt vorarbeiten, dass ihr besonderes Geschick in einer größeren Gemeinschaft aufgehoben ist, zu der der Staat sie zwangskollektiviert. Alle Gegensätze, in denen sie stehen und die sie tagtäglich austragen müssen, sollen sie als politische Bürger in diesem Großen und Ganzen aufgehoben sehen und den Staat als die Instanz, der fürsorglich regelnd dafür sorgt, dass die Leute trotzdem miteinander auskommen, obwohl es ihnen so schwer fällt. Dieses Ergebnis politischer Willensbildung macht dann Wahlen tatsächlich nur noch zu einer Feier des Nationalismus und die Politik ist auf diese Weise zur Ausübung der Macht freigesetzt. Und so ist die Demokratie dann auch perfekt. Gut, so viel noch zu Amerika. Das kann man noch ergänzen und ausführen, wenn es dazu noch Wünsche gibt. Ich mache jetzt erstmal Schluss und alle Fragen, Kritiken, Einwände sind jetzt möglich. Ich hätte noch eine Frage zu Afghanistan. Ja. Du hast ja über die Besprechung der Wahlen in Afghanistan geredet, also wofür dort Demokratie gelobt worden ist. Ja. Ich hätte noch eine Frage zu dem Akt selber. Mhm. Also die Frage ist ganz plump, wieso hat es da Wahlen gegeben? Oder man kann es auch anders sagen, wieso hat der Westen dort Wahlen angesetzt? Weil in Afghanistan hat ja keiner danach geschrien. Also weder die Warlords noch die Bevölkerung. Und ich komme deshalb auf die Frage, weil, ja, wie du ja ausgeführt hast, unterstellen Wahlen ja eigentlich, dass sämtliche Fragen des Wie und Wofür regiert wird, felsenfest klar sind. Weil nur dann sind Wahlen ja das, was sie sein sollen. Also eine reibungslose Übergabe der Macht an eine neue Mannschaft und ein Bekenntnis der Regierten dazu, regiert zu werden. So, all das liegt ja in Afghanistan überhaupt nicht vor. Wenn jetzt dort Wahlen angeordnet werden, tut der Westen ja glatt so, als wird die Wahl andersherum stabile Verhältnisse herstellen. Also die Wahl soll quasi jetzt die Zustände herstellen, die eigentlich die Wahl voraussetzt. Das wird da... Das würde ich nicht so sehen, weil erstens... ist in allen Stellungnahmen, auch in allen praktischen Maßnahmen der USA und der EU und auch der UNO in ihrer Funktion als Organisator von dem ganzen Zeug, vollkommen klar, dass die Wahl kein Ersatz für die militärische Durchsetzung von Karzai ist und die Wahl auch überhaupt kein Ersatz für die kriegerische militärische Unterordnung des Landes unter eine Zentralherrschaft. Sie ist eine Ergänzungsveranstaltung. Also tun Sie auch nicht so, also würde die da irgendwas ersetzen, sondern haben sie ja ausdrücklich als diese Ergänzungsveranstaltung vorgesehen. Dass sie sie als Ergänzungsveranstaltung vorsehen, das habe ich eigentlich gerade versucht, auch in dem Lob deutlich zu machen. Das liegt nun wiederum daran, dass an dieser sehr anspruchsvollen Haltung, die sagt, wenn Leute bloß einer Herrschaft unterworfen sind, wenn sie sie nur als negative Bedingung ihrer Existenz erfahren, dann ist doch gar nicht sichergestellt, dass nicht immer wieder Gegensätze, Fraktionskämpfe, Streitigkeiten aufbrechen. Das Idealistische, sage ich mal, wo das jetzt überhaupt nicht relativierend gemeint ist, weil das ist schon ein sehr harter Standpunkt, das Idealistische daran ist nun wiederum, so zu tun, als wäre das Verfahren dafür überhaupt in irgendeiner Weise wäre dazu irgendeine Sorte relevanten Beitrags. Und das ist sie natürlich insofern, einerseits ist sie es durchaus, da habe ich auch ein bisschen was zu gesagt, da kann ich auch noch mehr zu sagen, aber in einer Hinsicht ist sie es natürlich nicht. Das wollte ich ausdrücken, indem die praktische Grundlage fürs Wählen ist immer noch, dass die Leute tatsächlich in ihren sämtlichen Lebenslagen materiell von den Maßnahmen der Regierung abhängig sind und deswegen auch von sich her erstmal einen praktischen Grund haben, sich überhaupt zu der Frage zu stellen, was machen die da oben eigentlich, mal ganz blöd gesagt. Wieso machen die immer das mit mir? So. Aus dieser Frage, wieso machen die das eigentlich das immer mit mir, kannst du aber sehr unterschiedliche Konsequenzen ziehen. Und das wollte ich gerade deutlich machen, dass die Frage, warum machen die das immer mit mir, den Übergang erstmal gar nicht hergibt, das ist erstmal eine negative Frage, gar nicht hergibt zu dem Urteil, dann will ich mich konstruktiv an der Perfektionierung des Gemeinwesens beteiligen, das immer das mit mir veranstaltet. Da würde ich dir recht geben, der anspruchsvolle Idealismus des Westens, dass die tatsächlich allen Ernstes so vorgehen, dass sie sagen, ganz getrennt von der Frage, wovon man in Afghanistan eigentlich leben kann, ob man da überhaupt von irgendwas leben kann, ganz getrennt von der Frage, ob die Regierung dazu überhaupt einen Beitrag leistet zu dem, was man leben kann, sei es positiv oder sonst wie, soll man sich für das politische Gemeinwesen interessieren. Das überhaupt nicht Idealistische daran ist aber schon, dass sie ja mit dieser Veranstaltung zugleich so etwas wie ein moralisches Druckmittel an die Adresse derjenigen Figuren in Afghanistan ausüben wollten und offenbar ein Stück weit auch ausgeübt haben, die mit der Ausübung der Regierungsgewalt selber praktisch als ihre Teilhabe oder Nichtteilhabe opportunistisch kalkulieren. Also das fängt ja schon damit an, wie diese Regierung selber konstruiert ist. Also dass sie konstruiert ist als eine Versammlung von eigentlich einander bekriegenden und befehdenden Sonderinteressen, die einerseits in Kabul als Regierungsvertreter sitzen und gleichzeitig irgendwo in einer anderen Gegend die Regierung bekämpfen. Schon in diesem Verfahren operieren die Aufsichtsmächte mit so einer Kombination von militärischer Erpressung und moralischem Druck. Und das Angebot heißt, wenn ihr die Macht, die ihr habt, aufgebt und euch damit einverstanden erklärt, wie gesagt, unter Androhung von härteren Maßnahmen, wir sind dann schon immer dabei, euch einzufügen in das von uns gewünschte afghanische Staatswesen, dann bekommt ihr auch Gelegenheit, als eine solche Fraktion an der Gestaltung der politischen Verhältnisse dieses neuen Staates mitzumachen. Und deswegen kalkulieren diese Warlords natürlich auch immer mit der hergestellten militärischen Situation, mit der Frage, wie weit können sie in der überhaupt noch was ausrichten und was für Chancen bietet sich ihnen als Teilhaber am Regieren, dann doch ein Stück weit die Geschicke dieses neuen Landes mitzubestimmen. Und dafür sind die Wähler in Afghanistan schon funktionalisiert worden. Dafür habe ich das Zitat auch vorgelesen. Ne? Das ist ja das Doppeldeutige. Andererseits wird gesagt, ja Leute, wählt ruhig euren Clan-Chef, der darf ruhig auf der Liste stehen. Aber wählt ihn bitte unter einem anderen Gesichtspunkt, als ihr bislang die betrachtet habt. Nämlich nicht als Alternative, nicht als Konkurrenz zur Herrschaft in der Zentrale, sondern als Beitrag zu ihm. Ja, wie das ausgeht, wird man ja sehen, aber das ist zumindest, da merkst du, dass sie diesen gnadenlos funktionalistischen Standpunkt dazu haben, zu sagen, wenn man die Leute mal dazu bringt, sich opportunistisch zu dieser Frage zu stellen, dann hat man sie doch schon ein Stück weit für die praktische Unterordnung, unter die Verhältnisse gewonnen Und ganz zwar ganz unabhängig davon, ob sie von denen in irgendeiner Weise was zu erwarten haben oder nicht. Ja. Glauben Sie, dass die sozialen Standards, die von dem Volk in Deutschland gefordert werden, von den Parteien, dass die durchzusetzen sind durch eben plädestinäre Elemente oder durch die Stärkung der wirklichen Demokratie, dass die überhaupt durchzusetzen sind und dass sich dann die sozialen Standards tatsächlich verbessern oder dass sie sich kurzfristig und mittelfristig auch eher verschlechtern? Da müssten Sie mir ein bisschen näher erläutern, was Sie unter wirklicher Demokratie verstehen. Also wenn man sagt, okay, man versucht eben keine repräsentative Demokratie zu haben, sondern eben, dass das der Volkswille durch die plädestinäre Elemente vielleicht gestärkt wird, vielleicht überhaupt eine Alternative, dass es überhaupt eine Alternative dazu gibt, die dann auch wirklich eine soziale Verbesserung dann hat. Ich finde die Frage deswegen schwierig, weil die von einem etwas widersprüchlichen Ausgangspunkt ausgeht. Das gemeinsame Interesse, also ich schreibe es mal wirklich in Anführungsstrichen, das gemeinsame Interesse, was in demokratischen Verfahren organisiert wird, das ist ja gerade eines, das die tatsächlichen Gegensätze und Widersprüche in den wirklichen Interessenslagen, die zwischen den Leuten existieren, ausklammert und ausdrücklich von denen absieht. Also wenn man von Demokratie redet, redet man von einer Form der Organisation des Willens der Leute, der ausdrücklich sagt, die besonderen Gründe, die ihr habt, mit der Regierung unzufrieden zu sein, haben in diesem Verfahren nichts zu suchen. Ne? Also immer dann, wenn man davon redet, fällt es mir immer schwer, mir das vorzustellen, immer dann, wenn man davon redet, solche Verfahren sollten mehr Platz greifen, tue ich mich immer schwer mit der Frage, ja, was ist denn, woran ist denn da gedacht? Ist da gedacht an die Organisation von Interessen? Ja, die Organisation von Interessen liegt quer zu oder steht im Gegensatz zu dem, was Demokratie vorsieht. Die organisiert ja gerade keine Interessen. Sondern die sagt ja gerade, dass das Interesse von, was weiß ich, dem Chef von Opel und den Opel-Arbeitern ist im Wahlakt gleichgesetzt. Jeder hat eine Stimme. Den wollte ich noch gar nicht so darauf festsetzen, also was überhaupt die Alternative ist, sondern einfach auf irgendeine Alternative überhaupt von eine soziale Veränderung bringen könnte. Erstens mal, das klingt jetzt ein bisschen tautologisch, aber es ist so, kommt es natürlich ein bisschen darauf an, was für soziale Veränderungen man will. Das wäre ja überhaupt erstmal Einigkeit, darüber herzustellen, bevor man das überhaupt entscheiden kann. Und zweitens, ist ja der Witz an dem demokratischen Verfahren gerade, das habe ich gerade versucht zu sagen, oder mal anders positiv gesagt. Das, was die Demokratie praktisch organisiert, also das, was sie politisch praktisch organisiert, ist eine bestimmte Art und Weise, gesellschaftlich zu produzieren und den Reichtum unter den Leuten zu verteilen. Die ist die Herrschaftsform, die eine Gesellschaftsordnung organisiert, in der die Bürger frei und gleich sich an der Mehrung des Eigentums zu schaffen machen dürfen, müssen und sollen. Und wie sie dabei aussehen, was sie davon haben, hängt eben sehr stark wesentlich davon ab, wie sie praktisch zum Eigentum stehen, ob sie es haben, ganz banal gesagt, oder nicht. So. Wenn man also über Veränderung der Herrschaftsform redet, redet man eigentlich gar nicht über Veränderung der Herrschaftsform, sondern man redet über die Frage, welchen politischen, welchen ökonomischen, welchen sozialen Inhalt, welchen sozialen Zweck soll dann diese Herrschaftsform organisieren? Ansonsten kann man die Frage, die Sie gestellt haben, nur sehr banal damit beantworten, dass die die Frage, ob eine Regierung durch Maßnahmen erpressbar ist von Leuten, die sich in den Standpunkt stellen, das passt uns nicht. Das ist eine praktische Frage, die kann man ja gar nicht beantworten. Ich will das mal an einem historischen Beispiel klar machen. Ne? Der Kampf um den 8-Stunden-Tag im vorletzten Jahrhundert. Der Kampf um den 8-Stunden-Tag. Das liegt von mir aus in grauer Vorzeit, aber ich will den Vergleich trotzdem mal machen. Das war ein Kampf, in dem Leute aus der praktischen Not heraus, dass sie unter Arbeitsbedingungen gesetzt wurden, die es ihnen nicht mal ermöglicht hat, sich irgendwie halbwegs über Wasser zu halten, weil das Kapital die totale Freiheit hatte, die Arbeitszeit so lange auszudehnen, wie es wollte, und die Leute einfach physisch zu ruinieren. So. Dagegen haben sie die Forderung gestellt, wir wollen vom Staat eine Beschränkung des Arbeitstags. Erstens ist es so, dass sie diesen Standpunkt überhaupt in der Tat nur haben durchsetzen können, weil die damalige Regierung sich irgendwann mal auf den Standpunkt gestellt hat, die Störungen und Schäden, die die Streiks und Demonstrationen angerichtet haben, an dem, wie und was da produziert worden ist, ihm zu weit gehen, und er irgendwann festgestellt hat, immer nur auf die Leute schießen, wenn sie demonstrieren, ist keine zielführende Methode, wenn man diese Produktionsweise aufrechterhalten will. Das Zweite ist, was haben Sie sich denn tatsächlich eingehandelt mit diesem Kampf? Das habe ich versucht an dem Punkt zu sagen. Das Dumme an der Überantwortung der Entscheidung darüber, wie lange gearbeitet wird an eine staatliche Instanz, ist, dass die das dann halt auch entscheidet. Also gekämpft haben Sie um einen 8-Stunden-Tag, also darum, dass Sie nicht länger arbeiten müssen, als Sie damals gemeint haben, mit ihrer Reproduktion halbwegs vereinbar ist. Bekommen haben Sie ein staatliches Regelungswerk, in dem der Staat für sich die Zuständigkeit dafür unter Nagel gerissen hat, wer wie lange arbeiten muss und darf. So, jetzt ist das quasi das, wenn man das jetzt nach sagen, ja, einerseits ist es eine Beschränkung praktisch gewesen gegenüber der vorher erlaubten Weise, wie das Kapital mit den Leuten umgegangen ist. Die Methode der Beschränkung ist aber gleichzeitig der Sache nach die Entscheidung darüber, dass ich jetzt aber auch nicht mehr dafür zuständig bin, wie lange ich arbeiten darf. Da kann ich im Arbeitsgesetzbuch nachschlagen, den Betriebsrat fragen oder bestenfalls vors Arbeitsgericht gehen, wenn ich feststelle, der Unternehmer hält sich an das Arbeitsrecht nicht. Also mit der erkämpften Beschränkung hat man gleich die eigene Unzuständigkeit für die Frage bekommen, um die es doch eigentlich elementar geht. Diesen Widerspruch wird eine Herrschaftsform nie los, die sich als Zweck der Herrschaftsausübung gerade die Aufrechterhaltung von Verhältnissen zum Ziel setzt, in dem dieser Gegensatz überhaupt existiert, in dem die Frage überhaupt dauernd aufgemacht werden muss, ist denn die Zeit, in der ich arbeiten muss, mit meiner Reproduktion und meiner Gesundheit verträglich? Da sagt der Staat bei uns, ja, im Durchschnitt schon, das steht nämlich im Gesetzbuch, ansonsten regel ich das nach meinen Kriterien. Und wenn dir daran was nicht passt, kannst du im Gesetzbuch nachschlagen und sehen, ob das, was dir nicht passt, zufällig mit einem Paragraphen übereinstimmt oder nicht. Das ist erstmal der Sachverhalt, mit dem man es zu tun hat, wenn man an irgendeiner Stelle mit einer sozialen Lage nicht einverstanden ist und dagegen protestiert und dagegen einen Protest organisiert. Dass man selbst mit der Durchsetzung einer sozialen Verbesserung immer zugleich die Abgabe der Entscheidung darüber an die staatliche Hoheit organisiert. Wenn man das nicht will, muss man sich über was anderes unterhalten. Aber das ist immer so, solange die Eigentumsordnung der bleibende Maßstab für staatliche Regelung des Verhältnisses von Kapital und Arbeit ist. Sie hatten jetzt von Demokratie im Allgemeinen gesprochen und auch Demokratie, also Beziehung zum Israel als Herrschaft. Ich wollte jetzt wissen, ob Sie auch eine Untergliederung der Demokratie vornehmen. Also es gibt ja auch unterschiedliche Formen der Demokratie. Vielleicht gibt es da auch unterschiedliche Formen der Herrschaft, die Demokratie ausüben kann. Ob es da sozusagen Formen gibt der Demokratie, die mehr herrschaftsintensiv sind und Formen, die weniger herrschaftsintensiv sind der Demokratie. Oder ob Demokratie im Allgemeinen immer eine absolute Herrschaft bedeutet. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Sie mit herrschaftsintensiv meinen. In die Freiheit des Einzelnen eingreift. Da gibt es ja in Afghanistan sicherlich, also wenn man die Beispiele wieder nehmen, einen sehr weitgehenden Eingriff in die persönliche Freiheit. Und wenn man jetzt die bundesrepublikanische nimmt oder die US-amerikanische, gibt es ganz andere Eingriffe. Ich will jetzt damit nicht meinen, dass es nicht weitgehender ist, aber dass es auf alle Fälle anders eingreift. In Deutschland haben wir beispielsweise nicht die Möglichkeit, durch Volksbegehren irgendwas zu stoppen. In Kalifornien beispielsweise hätte man diese Möglichkeit. Da kann man also der Herrschaft auch etwas entgegensetzen. Jetzt ist meine Frage, ob man dort jetzt eine Differenzierung vornehmen sollte, beispielsweise partizipative Form der Demokratie, repräsentative Form der Demokratie oder die Form der Demokratie. Aber das Dumme ist nur, dass Sie auch beim Stimmung zur Frage gegeben, sind wir für den Betrieb von Atomkraftwerken oder nicht? Erstens werden die Argumente derjenigen, die gegen Atomkraftwerke sind, überhaupt nicht dadurch aus der Welt geschafft, dass eine Mehrheit der Bevölkerung sie entscheidet, es zu irgendeinem Zeitpunkt im Zuge der Anti-AKW-Bewegung eine Volksabstimmung zur Frage gegeben, sind wir für den Betrieb von Atomkraftwerken oder nicht? Erstens werden die Argumente derjenigen, die gegen Atomkraftwerke sind, überhaupt nicht dadurch aus der Welt zu schaffen, dass man ein Verfahren einrichtet, wo beide ihre Alternativen zur Wahl stellen und diejenige Alternative, die Mehrheit kriegt, hat dann gewonnen. Entweder, ich würde mal streng so sagen, entweder jemandem ist das eigene Anliegen so wichtig und so elementar, dass er sagt, ich will aber auch, dass das in diesem Land gilt, dann bleibt ihm ja gar nichts anderes übrig, als für diesen Standpunkt und für dieses Interesse Argumente zu sagen und Leute um sich zu sammeln, die das genauso sehen und sagen, so, das setzen wir jetzt hier durch. Zudem steht es aber, Volksbegehren oder nicht, diametral im Widerspruch, im nächsten Schritt zu sagen, aber wenn dann die Mehrheit der Leute einen Standpunkt vertreten in dieser Sache, den ich für absolut widersinnig und schädlich halte, dann macht es wieder nichts, dann ordne ich mich dem unter. Inhaltliche Auseinandersetzung über die Frage, ist irgendein Punkt der staatlichen Politik zweckmäßig, sinnvoll, vernünftig, unter welchen Gesichtspunkten auch immer. Und diese Gesichtspunkte müssen dann auf den Tisch und müssen erörtert werden. Steht im Widerspruch dazu, dass man dann hinterher sagt, ja, es sind alle Argumente gesagt, aber was jetzt gilt, entscheidet sich nicht daran, an den Argumenten, sondern entscheidet sich daran, wer jetzt aus welchen Gründen auch immer sein Kreuz beim Volksbegehren an der einen oder anderen Stelle macht. Und diese, selbst wenn man in Kalifornien zu allen möglichen Sachen Volksbegehren machen kann, ist auch dieses Verfahren immer eine Bezugnahme auf die Gründe, die die Leute dafür haben, jetzt dafür oder dagegen zu sein, die schlicht und einfach in der Entscheidung nicht mehr vorkommt. Übrigens kann man das auch daran sehen, an den Argumenten sehen, die Politiker für oder gegen Volksbegehren haben. Die Argumente dafür sind, da kann man das Volk mehr an der Politik beteiligen. Die Argumente dagegen sind, dann kommen ja lauter unsinnige Entscheidungen raus. Können wir mal sehen, was sie von ihren eigenen Bürgern halten. Aber dieses Urteil, da kommen lauter unsinnige Entscheidungen raus, wird komischerweise nur angewandt auf Volksbegehren. Wenn man das ernst nehmen würde, müsste man auf das ganze Wahlverfahren anwenden. Wie soll denn da ein vernünftiges Resultat rauskommen, wenn alle Leute unter Absehung der Gründe, ohne deren Diskussion und auch ohne, dass die dabei eine Rolle spielen dürfen, sagen dürfen, ich bin jetzt für folgende Partei Kreuz, dann wird es zusammengezählt und der ist es dann. Abstrakter geht's ja gar nicht mehr. Also das sieht auch ein wenig darüber hinweg, dass jede Diskussion um die Frage, das merkt man übrigens dann auch immer an den Argumenten bedauerlichere, jede Diskussion um die Frage, stimmt ihr dafür oder dagegen, sich sofort selbst immer mit den Argumenten herumzuschlagen hat, die da heißen, ja, aber wenn wir eine Mehrheit gewinnen wollen, können wir uns ja nicht auf so einen radikalen Standpunkt stellen. Da muss man sagen, ja, das ist auch eine merkwürdige Art und Weise, die Sache zu betrachten. Das eigene Anliegen für zu radikal zu erklären, weil man sagt, die Möglichkeit, überhaupt in dieser Frage ein positives Ergebnis zu zielen, dann aber natürlich gar nicht mehr für das eigene Anliegen, weil für das wirkt man ja dann nicht mehr. Das gilt nur, wenn man den eigenen Standpunkt relativiert. Bitte? Ja, Konsensentscheidungen beruhen ja wohl vernünftigerweise darauf, dass die Leute Gründe haben zu sagen, sie finden etwas, sie wollen etwas so machen und was anderes nicht. Die Argumente können einem ja einleuchten oder nicht, dann kann man sich mit denen ja auseinandersetzen. Aber ein Konsens ist doch eine gedanklich praktisch hergestellte Sache und nicht ein abstrakter Willensakt, wo man sagt, dem stimme ich jetzt mal zu, wurscht, was es ist. Ja. Frau Merkel hat in letzter Zeit einige bemerkenswerte Auslassungen über Reformen und Patriotismus zustande gebracht. Die hat ja gemeint, ohne Patriotismus wären in Zukunft keine Reformen notwendig. Und ich meine, wenn es eins an einem in der Bundesrepublik nicht mangelt, dann ist er bestimmt Patriotismus. Was hatten die damit gemeint und wie steht das im Zusammenhang mit den Reformen, die ja noch weitergehen sollen als Hartz IV? Ich denke mal, da hat sie Folgendes mit gemeint. Patriotismus ist ja das grundlose Vorurteil, dass man es deswegen gut getroffen hat, weil man gerade in dem Land wohnt, wo man wohnt. Es ist deswegen ein grundloses Vorurteil und es ist übrigens auch als grundloses Vorurteil verlangt, weil dieses als, ne, ich als Deutscher oder ich als Amerikaner oder ich als Schwede, ja ausdrücklich die Zwangssubsumption unter eine bestimmte konkrete Staatsgewalt zum Argument für sich macht zu sagen und deswegen fühle ich mich auch hierher gehörig. Das ist die Versubjektivierung, also man es ganz theoretisch ausdrückt, die Versubjektivierung des Zwangs, indem man aus der Tatsache, dass man mit Millionen anderer, die man zum großen Teil sowieso gar nicht leiden kann, schon gar nicht, wenn sie mit einem in der Straßenbahn fahren, und mit denen man außerdem auch noch persönlich im Clinch liegt, in allen möglichen wirklichen gesellschaftlichen Zusammenhängen, dass man mit all diesen Leuten eine Gemeinschaft, eine Eigenschaft gemeinsam hat, von der sich die Leute dann immer schwer tun zu benennen, worin sie denn bestehen soll, aber wo man sich zumindest auch in einer Hinsicht vollkommen sicher ist, man hat eine Gemeinsamkeit und die ist nicht bloß, so will das eben keiner sehen, die ist nicht bloß die banale Tatsache, dass man vom gleichen Staat regiert wird, sondern die liegt auch noch subjektiv in der Tatsache, dass man zu dieser Gemeinschaft steht. Kann ich erst mal sagen, eine Gemeinschaft, die das nötig hat, dass Leute sich zu ihr bekennen unter Absehung der Gründe, die sie dafür haben könnten, das zu tun, die spricht eigentlich kein gutes Urteil über sich aus. Die sagt nämlich selber von sich, dass die Gründe, die Leute wirklich hätten, zu einer wie auch immer gearteten Gemeinschaft zu stehen, nämlich eine wirklich vorliegende Gemeinsamkeit in der Sache, dass die hier gerade ausdrücklich nicht vorliegt. Deswegen erfindet man auch immer welche. Sprache, Kultur und dieser ganze Quatsch. Als ob die Kultur der Leser des süddeutschen Feuilletons die gleiche wäre wie derjenigen, die Techno-Konzerte besuchen. Wobei ich weder die einen noch die anderen schlecht machen will, nur sagen will, die haben nicht so fürchterlich viel miteinander gemein. So, was meint die Merkel damit? Die Merkel meint eigentlich genau das, was ich vorhin gesagt habe. Die meint, nur Leute, die zu ihrem Gemeinwesen ganz grundsätzlich und grundlos positiv eingestellt sind, die lassen sich auch Verschlechterung ihrer Lebenslagen bieten, ohne kritisch gegenüber der Politik zu werden. Die sehen das dann ein, dass das für Deutschland sein muss und dass deswegen das eigene Schicksal bei dieser Abwägung nicht so der Maßstab sein darf. Das ist wohl auch so. Patriotismus braucht es immer am nötigsten, am dringendsten, wenn der Staat den Leuten was einbrockt. Ja. Ich wollte noch was fragen, und zwar zur aktuellen Lage in der Ukraine, was da bei den Wahlen abging. Und zwar im Speziellen wollte ich da mal wissen, wie kann das angehen, dass Demokraten schon im Vorfeld wissen, in Rumänien wählen sie die Tage, aber das wird sowieso wieder ein Tobago sein. Da sind sowieso diese Unregelmäßigkeiten und verfahrenstechnischen Fehler werden da begangen. Das wusste man komischerweise in der Ukraine auch schon im Vorfeld. Also wenn irgendwo hier auf dem Erdball, wo gewählt wird, dann eine Herrschaft wohl möglich etabliert wird, die gewissen Leuten nicht passt, dann weiß man schon im Vorfeld, dass es da zu Unregelmäßigkeiten kommt. Und sie da, dann sind sie dann ganz tatsächlich auch da. Das wollte ich mal so fragen. Geht das überhaupt? Ja. Wir haben schon unsere Witze gemacht, dass wenn wir jetzt antreten würden, also jetzt wenn hier in diesem herrlichen Gemeinwesen gewählt würde, man wird schon im Vorfeld sagen, jetzt guckt aber mal, wir bräuchten jetzt, ich mache das mal aus Blödsinn, ein paar italienische oder weißer Kuckuck britische und französische oder amerikanische Wahlbeobachter und gucken ja, was geht denn hier jetzt los? Da würden sie sich ja mächtig gegen verwehren. Ja. Mhm. Also wir wollten mal wissen, warum die jetzt so fürchterlich auf diesen Sachen. Also ich habe das Beispiel der Ukrainer nicht außen auch noch gebracht, weil dann hätte ich sie dann noch eine halbe Stunde länger anstrengen müssen. Das fand ich dann ein bisschen zu viel, aber ich will dazu zu mehreren Punkten vielleicht was sagen. Das eine ist erstmal auf der propagandistischen Ebene. Was die propagandistische Ebene betrachtet, fand ich gerade den Vergleich von Afghanistan, den USA und der Ukraine deswegen schön, weil man an den drei Fällen sieht, wofür Unregelmäßigkeiten eigentlich jeweils stehen. In Afghanistan hat dann das Ergebnis gepasst und da hat man gesagt, na ja, die haben zwar manche mehrfach gewählt und manche wussten eigentlich auch gar nicht, was sie taten und manche haben es nur gemacht, weil man ihnen gedroht hat, ihr Haus anzuzünden, aber das Ergebnis ist herausgekommen, was wir wollten, also können wir das alles vernachlässigen. In der Ukraine sagt man, da ist der falsche Mann rangekommen, da geht jetzt der Rückwärtsschluss. Also kann dessen Wahl nur darauf beruhen, dass die bei der Wahl gefälscht haben. Jetzt will ich in einer Hinsicht nicht missverstanden werden. Ich weiß es nicht, ob die gefälscht haben und ich muss Ihnen ehrlich sagen, es ist mir auch egal. Weil das ist ja offensichtlich gar kein relevanter Beurteilungsgesichtspunkt. Ob die mehr gefälscht haben als in Afghanistan oder mehr als in den USA, oder weniger, das kann man von hier aus sowieso nicht beurteilen. Interessant ist das ganze Argument Wahlfälschung immer bloß hinsichtlich der Frage, für was es in welchem Fall eigentlich jeweils steht. In Afghanistan steht es für, die sind schon auf dem richtigen Wege, aber noch nicht so ganz. In Amerika steht es für, der Regierung sprechen wir die moralische Legitimation ab, fürs ganze Volk zu sprechen, aber ansonsten geht die Sache so ihren Gang, wie sie halt immer geht. In der Ukraine spricht sie ganz eindeutig für den Standpunkt, dort ist eine Herrschaft an der Macht, die uns nicht passt, also uns jetzt speziell USA und EU. So, warum ist das so? Ich will jetzt kein langes Referat halten, nur ein paar Stichworte zum Verfolgen der Ereignisse. Erstens merkt man an der Ukraine, dort soll per Wahl eine Frage entschieden werden, die sich per Wahl gar nicht entscheiden lässt. Es gibt in diesem Land einen wirklichen Streit um die Staatsräson, also um die Frage, wie soll dieser Staat sich eigentlich im Zwischenfeld zwischen Russland auf der einen Seite und EU auf der anderen Seite, wie soll er sich da einrichten? Welche Sorte Abhängigkeit von welcher Seite soll er als Basis seiner zukünftigen Staatsorganisation anerkennen? Gegen welche soll er vorgehen? Der Ausgangspunkt dieser ganzen Erörterung ist der Sachverhalt, dass die Ukraine von vorn bis hinten in ihrer ökonomischen Situation von außen bestimmt ist. Das ist erstmal die Grundlage. Dass die Frage der Souveränität dieses Staates von vornherein eine Frage dessen ist, wie stellt sich dieser Staat zu Russland und den dort existenten ökonomischen Abhängigkeiten und wie stellt er sich zur EU und den dort existierenden oder angestrebten Abhängigkeiten. So, jetzt steht er nicht nur praktisch in diesen beiden konfligierenden Interessen, sondern dann spaltet sich das Land auch noch. Also erstmal die Führungselite, gar nicht so sehr die Leute, erstmal die Führungselite spaltet sich dann auch an der Frage. Fahren wir als Ukraine besser auf Basis der alten eingerichteten ökonomischen und politischen Beziehungen zu Russland oder fahren wir als Ukraine besser, wenn wir uns an der EU orientieren? Wobei völlig klar ist, die EU macht Ihnen das auf. Wenn ihr euch an uns orientieren wollt, müsst ihr bestimmte Kontakte zu Russland abbrechen. So, das ist eine wirkliche Spaltung in dem, was die politische Führung will. Und für die Entscheidung über diese Frage eignet sich eine Wahl überhaupt nicht. Ne? Weil das ist genau so ein Punkt, den ich am Anfang mit dem Was steht nicht zur Wahl sagen wollte. In dem Moment, wo sich die politische Führung eines Landes selber nicht einig ist in der grundsätzlichen Frage, wie eigentlich das Programm dieses Staates aussehen soll, hat sie für sich einen eigentlich unlösbaren Konflikt auf die Tagesordnung gesetzt. So, jetzt haben die Politiker oder zumindest eine Fraktion von denen nicht nur diesen Konflikt wirklich auf die Tagesordnung gesetzt, sondern sie haben auch noch den Übergang gemacht zu sagen, sie mobilisieren jetzt die diversen Abteilungen des ukrainischen Volkes für die eine oder andere Seite. Und die lassen sich dann auch dafür mobilisieren, also sowohl die Leute in der Ostukraine, in der Schwerindustrie, die da eben von dem Geschäft mit Russland leben, lassen sich für die eine Seite mobilisieren und die anderen lassen sich halt für diesen sogenannten Reformkandidaten und seiner Westorientierung mobilisieren. Dann ist aber eigentlich gar nicht mehr, dann geht es eigentlich nicht mehr um Wahl. Das ist gar nicht, dann geht es wirklich um die Frage, wer jetzt den dort praktisch ausgetragenen Machtkampf mit welchen Mitteln und unter welcher Unterstützung von außen gewinnt. Das ist eigentlich der wirkliche Gegenstand. Und dieser wirkliche Gegenstand wird völlig, wie soll man sagen, verschleiert ist das falsche Wort, wird völlig verfehlt, wenn in unserer Presse immer so getan wird, als ginge es letztlich um die Frage, ob da frei und gerecht gewählt wird. Nein, darum geht es in der Ukraine nicht. Es geht wirklich darum, was aus diesem Staat wird. Das ist eine etwas andere Frage. Und für die Frage ist es übrigens auch vollkommen wurscht, ob sie jetzt Neuwahlen ansetzen oder die gleichen wiederholen oder der Westmensch dann doch das Angebot von dem Amtierenden akzeptiert, dann mit ihm zusammen eine Koalitionsregierung zu machen und was da alles so an Vorschlägen im Moment im Busch sind. Und diese Frage wird einerseits der Ukraine von außen aufgemacht. Und andererseits stellt sie sich ihr aber auch genauso und sagt, das müssen wir jetzt irgendwie entscheiden. Und drittens kann sie das gar nicht so ohne weiteres praktisch entscheiden. Das ist erstmal die Objektivität der Lage, weil die Abhängigkeit von beiden Seiten einfach praktisch existiert. Also das ist eigentlich der wirkliche Hammer an der Sache, dass auch der EU-Standpunkt zur Ukraine und zu deren Politik sich in einer dermaßen offensiven Weise über die wirklichen Existenzgrundlagen dieses Staates hinwegsetzt, dass man so eigentlich nur mit den Ohren schlackern kann. Sagen, es ist uns vollkommen wurscht, dass ihr einen Großteil eures Geschäfts mit Russland abwickelt. Orientiert euch gefälligst an uns. Tja, und dann wundern sich ja gar nicht, dass das dann rauskommt, was jetzt rausgekommen ist. Ja. Also bei mir sind es zwei Sachen. Einmal wollte ich wissen, ob man jetzt sozusagen sagen kann, dass es jetzt in Afghanistan oder so über Demokratie eigentlich auch darum geht, halt sozusagen einen Absatzmarkt sozusagen zu schaffen. Also dass das für Unternehmen sozusagen dadurch dann attraktiver wird, oder nicht attraktiver, sondern leichter gemacht wird, in diesem Land Fuß zu fassen. So. Und das andere ist irgendwie, gibt es jetzt eine These, wie man das gesagt hat, dadurch, dass jetzt die Sozialdemokratie und hier gerade am Regieren ist, so, dass dadurch irgendwie die Reformen leichter durchgesetzt werden könnten, als wenn jetzt irgendwie so eine konservative Regierung am Start wäre. So. Und da wollte ich, also das kann ich immer gar nicht so einschätzen, also ob man da jetzt einen Unterschied machen kann oder nicht. Zur ersten Frage. Ich denke nicht. Ich denke, dass das Programm was Afghanistan betrifft, erstmal ein viel, ja, ich würde fast sagen, rücksichtsloseres ist. Es geht tatsächlich um sowas wie die Herstellung politisch verlässlicher Verhältnisse unter Absehung von der Frage, was dann eigentlich ökonomisch in dem Land läuft. Das sieht man zum Beispiel daran, dass sämtliche Äußerungen zur Ökonomie Afghanistans, die es im Grunde nach 15 Jahren Krieg praktisch nicht mehr gibt, sämtliche Äußerungen zur Ökonomie Afghanistans immer so gehen. Die erste Hälfte ist, natürlich muss es aufhören, dass die Leute da im Wesentlichen vom Opiumanbau leben, weil das ist ja bei uns eine illegale Droge und deswegen muss diese Einnahmequelle vernichtet werden. Dann kommt das nächste Argument, was denn dann? Dann gibt es Vorschläge, die sagen, ja, die Leute könnten ja dann anstattdessen Weizen oder Baumwolle oder was weiß ich, auf was für Ideen man da kommt, anbauen. Und dann wird im dritten Schritt gesagt, ja, aber was das kosten würde, um die dazu überhaupt in die Lage zu versetzen, das zu tun, das will ja keiner zahlen. So viel Entwicklungshilfe will ja keiner in das Land reinstecken. Und zweitens, selbst wenn man das täte, gibt es von all diesen Rohstoffen sowieso schon eine weltweite Überproduktion, sodass die, ich habe neulich mal eine Zahl gelesen, dass die ungefähr das Vierfache an Weizen herstellen müssen, um auch nur ansatzweise zu den Gelderträgen zu kommen, die sie zurzeit mit dem Opium verdienen. Und das sind lauter Absagen an den Standpunkt, dieses Land tatsächlich in irgendeiner Weise entwickeln zu wollen. Also das objektiv Harte, aber auch Absurde an dem Programm gegenüber diesem Land ist gerade der Anspruch an die dortigen Regierungen. Die soll sowas wie ein terrorismusfreies und stabiles Gebiet sicherstellen, unabhängig von der Frage, wie es den Leuten geht, die auf dem Gebiet leben. Ja, das ist auch ein bisschen neues Programm. Gut, in Bosnien hat man schon sowas Ähnliches organisiert. Das geht praktisch davon aus, dass die Herrschaft dann der Sache noch eigentlich immer nur in einem negativen Verhältnis zu ihren Insassen setzen kann, weil sie bietet ihnen ja gar keine Lebensgrundlage, sie macht ihnen ja gar keine Angebote in Sachen Entwicklung und so weiter und verlangt gleichzeitig von ihr, dass sie aber das alles unter Kontrolle halten soll. Also insofern, es wird sicherlich so sein, also im Moment, die Geschäfte, die im Moment mit Afghanistan laufen, nehme ich immer der Zeitung, die leben davon, dass in Afghanistan auswärtige Truppen stehen und dass man an die was verkaufen muss. Und insofern gibt es dann auch ein paar Geschäftsbeziehungen, aber darauf beschränken die sich auch im Wesentlichen. Und ich glaube, keiner der Zuständigen hat sowas im Programm, wie zu sagen, wir schaffen da sowas wie eine florierende Wirtschaft, an der man dann auch verdienen kann. Das ist praktisch nicht so. Das gibt es als Projekt nicht und das gibt es nicht mal als Idee. Zu der zweiten Frage. Ich muss sagen, mir fällt dazu ehrlich gesagt insofern nichts ein. Weil das umgekehrte Argument ja genauso richtig sein könnte. Ne? Also wenn man es von der Frage her beurteilt, wie beurteilen denn ehemals treue sozialdemokratische Wähler die aktuelle Politik ihrer Partei? Wäre ja genauso gut denkbar, dass die sagen, das haben wir von der nicht erwartet und dann die entsprechenden Konsequenzen auf welcher Ebene auch immer ziehen. Also ich glaube, die Frage, die geht von, die geht von einer bisschen falschen Vorstellung davon aus, welche Rolle eigentlich die Meinung der Bürger in der Abteilung Entscheidung über Politik tatsächlich spielt. Durchsetzen. Also wenn ich mal Ihre Wortwahl aufgreife, deine Wortwahl aufgreife, leicht oder schwer durchzusetzen. Das hat ja in entwickelten, fertigen Demokratien wie in Ländern von hier ja immer, ist ja mal eine Kombination von zwei Abteilungen. Die eine Abteilung Durchsetzung ist erstmal die, dass etwas im Parlament entschieden wird. Und dass in dem Moment, wo das im Parlament entschieden wird und in Gesetze umgesetzt wird, der ganze Verwaltungsapparat bis runter zum Arbeitsamt, kleinen Arbeitsamtsangestellten, in einem System von Anweisungen steckt, in denen er praktisch die Maßnahmen durchführt, die oben in der Regierung entschieden sind. Diese Form von durchorganisierten Rechtssystem, muss man sagen, dazu muss man uns auch erstmal bringen. Das haben aber die westlichen Demokratien in 150 Jahren gekriegt. Das drücken sie selber als Selbstlob darin aus, dass sie sagen, bei uns gibt es keine rechtsfreien Räume. Also es ist quasi bei uns eine Selbstverständlichkeit und als selbstverständliche Eigenschaft quasi dieses politischen Systems genommen, dass wenn im Parlament was entschieden wird, das auch in dem letzten Winkel des Emslands gilt. Das wollte ich gerade an dem Beispiel von Afghanistan zeigen. Das ist natürlich, sowas gibt's nicht von selbst, das will sichergestellt und hergestellt sein. Aber wenn es mal hergestellt ist, gibt es eine relative Bequemlichkeit des Regierens, weil dann tatsächlich ein Stück Papier, und mehr ist ja ein Gesetz erstmal nicht, die Vollzugsorgane des Papiers, die wirklich gewaltausübenden Instanzen schon vorfindet. Wo man das übrigens sehr schön studieren konnte, wie das in Ländern aussieht, wo das nicht der Fall ist. Das war in der Sowjetunion oder ihren Zerfallsprodukten nach dem Systemwechsel, wo eben praktisch klar war die Tatsache, dass in Moskau die Regierung oder das Parlament irgendwie ein Steuergesetz beschließt. Heißt noch lange nicht, dass irgendein Steuerbürger weit hinten in Sibirien seine Steuern auch bezahlt. Das ist nicht dasselbe, sondern das ist die Durchsetzung eines praktischen staatlichen Gewaltmonopols besteht darin, den Verwaltungsapparat aufzubauen, durchzusetzen und durchzuorganisieren, der aus jedem Gesetzesakt unmittelbar eine praktisch gültige Maßnahme macht. Wenn Leute solche Überlegungen anstellen, wie Sie sie zitiert haben, denken die aber gar nicht an diese Abteilung Durchsetzung, sondern sie denken an die zweite Abteilung Durchsetzung, die ich mit politischer Willensbildung angesprochen habe, nämlich mit der Abteilung Durchsetzung, wo es um die Frage geht, ja, wie beurteilen denn jetzt die Bürger die Resultate der Politik, mit denen sie konfrontiert sind? Und dummerweise ist es so, dass diese Frage praktisch davon lebt, dass jeder Mensch, der praktische Ausgangspunkt, jeder Mensch, der sich ein Urteil über die politischen Verhältnisse bildet, erstmal mit der Tatsache konfrontiert ist, dass das ein rein theoretisches Urteil ist. Dass er erstmal für sich allein sowieso nicht, aber auch mit Verbündeten nicht so ohne weiteres gar nicht über die Mittel verfügt, um aus diesem Urteil eine praktisch gültige Position zu machen. Wenn Leute sowas mal machen, also es gibt ja so ab und zu mal so Vorfälle, die in dieser Republik nicht so gerne gesehen werden. Also wenn Arbeiter bei Opel mal für 4 Tage in einen wilden Streik treten, um mal zu sagen, das passt uns nicht, was die Betriebsleitung da beschlossen hat. Also stören wir jetzt mal ein wenig die Produktion, um das praktisch deutlich zu machen. Dann wird Ihnen ja auch gleich von allen Seiten kundgetan, dass das nicht etwa eine Bekanntgabe eines erlaubten Protestes ist, sondern eine eigentlich schon fast kriminelle Maßnahme. So, das ist erstmal die Sachlage, dass jedes politische Urteil eine Meinung ist. Und weil jedes politische Urteil eine bloße Meinung ist, deswegen hat es dummerweise auch wirklich erstmal gar kein anderes Ventil, sag ich mal, als die Form der erlaubten Meinungsäußerung, die man halt findet, also Demonstration oder andere Partei gründen oder wählen. Und da kann man, also da, deswegen lässt sich die Frage praktisch gar nicht beantworten, ne? Die Reaktionen der Bürger in ihrer Eigenschaft als Wähler und Montagsdemonstranten ist erstmal die zu sagen, das passt uns nicht und das hätten wir von der Regierung nicht erwartet. Und dann sagt die Regierung, das hättet ihr aber von uns erwarten müssen und dann ist der Dialog eigentlich schon fast wieder zu Ende. Und die zweite Variante ist eben die zu sagen, vielleicht, also die ist einmal die Gründung dieser SPD-Wahlalternative, ne? Also dieser zweiten Partei, die sagt, da müssen wir eben eine neue Partei machen und die SPD ein bisschen von links korrigieren. Ob das auch passiert wäre, wenn die CDU das gemacht hätte oder nicht, kann ich wirklich nicht beurteilen. Also das fällt ins Reich der Spekulation. Ja. Ich habe nochmal eine allgemeine Frage. Also Sie haben jetzt so gewissermaßen objektiv dargestellt, was so alles in Sachen passieren, in der Demokratie und bei den Wahlen. Sind Sie ja schon auch klar durchgehen lassen, dass Sie das also eher kritisieren. Aber also ich möchte Sie jetzt noch mal ein bisschen festnageln. Tun Sie das. Die Frage würde mir wahrscheinlich nicht gefallen, aber ich würde jetzt gerne mal wissen, ob Sie das jetzt prinzipiell gut finden, dass sich diese bürgerliche Demokratie, zumindest formal, immer weiter in der Welt ausbreitet oder nicht. Also jetzt konkret Beispiel Afghanistan, kann ja sein, die Leute haben es nicht gewollt und die wissen gar nicht, dass ein Staat sein soll und so eine Regierung brauchen sie sowieso nicht. Aber ja, also es gibt ja vielleicht auch ein paar gute Sachen an so einer bürgerlichen Demokratie und finden Sie es jetzt gut, dass die da eingezogen wird oder nicht? Ja, zählt. Also erstmal habe ich ja deutlich gemacht, dass ich das nicht gut finde. Aber wenn Sie sagen, es gibt ein paar gute Sachen, sagen Sie doch einfach mal, an welche Sie da denken. Ja, Abbau von brutalen Herrschaft durch Warlords, da habe ich auch eine Herrschaft, die jetzt nicht so brutal ist zum Beispiel. Oder Frauengleichberechtigung oder solche Dinge. Die bürgerlichen Freiheiten, das ist ja auch was Gutes an. Warum sollte die Herrschaft, wenn sie zentral ist, nicht so brutal sein? Das leuchtet mir erstmal überhaupt nicht ein. Die beiden Sachen haben doch gar nichts miteinander zu tun. Wie brutal eine Herrschaft ist, das hängt erstmal ganz banal davon ab, was sie eigentlich überhaupt von den Leuten will, also zu was sie zwingen will und was sie von ihnen will. Und zweitens, auf wie viel Widerstand sie dabei stößt bei dem, was sie von den Leuten will. Die Brutalität oder Nicht-Brutalität einer Herrschaft ist das Resultat des praktischen Interesses, das sie gegenüber Leuten durchzusetzen versucht und der Art und Weise, wie die Leute auf diese praktische Durchsetzung reagieren. Und davon hängt das halt ab. Das ist eine praktische Brutalität, das ist eine praktische Frage. Das ist übrigens auch in Demokratien nicht anders. Ne? Also wie moderne Demokratien mit ihren Feinden umgehen, vor allen Dingen mit denen, die sie in Form von terroristischen Ausländern entdecken, da tue ich mich schwer, da Gradmesser der Brutalität anzulegen. Das reicht mir eigentlich. Also ich brauche da nicht Vergleichsmaßstäbe in anderen Herrschaftsformen. Es gibt ja schon Unterschiede. Also wenn es annehmen, in Afghanistan wird irgendwie so eine Demokratie etabliert und alles dazugehört, und die müssen jetzt nicht allzu brutal vorgehen, wie es natürlich Demokratien auch schon gemacht haben, dann macht es auch schon einen Unterschied. Also ich bin froh, dass ich irgendwie nicht gefoltert werde, wenn ich irgendwie meine Grund. Aber warum sollte denn da nicht gefoltert werden? Das sehen Sie doch in den entsprechenden Einrichtungen der so hochgeschätzten amerikanischen Demokratien. Und selbst in den Debatten, die sich ja auch schon in unsere Gazetten vorgeschlichen haben, dass das offenbar ein wenig eine Frage der politischen Opportunität ist und die Frage der Beurteilung der Leute, die man diesen Machenschaften aussetzt. Wenn eine Herrschaft, und das gilt ja offenbar für die amerikanische gegenüber ihren terroristischen Feinden genauso, wenn eine Herrschaft zu dem Resultat kommt, dass da Leute existieren, die allem, was sie will und durchsetzen will, in ihrer Person absolut widersprechen, dann gibt es erstmal keinen Grund, warum sie die nicht auch unter den entsprechenden physischen und psychischen Druck setzen soll, um das von denen zu erreichen, was sie will. Das führen sie uns doch gerade praktisch vor. Ja, aber es gibt doch Unterschiede zwischen Diktaturen und anderen Herrschaftsformen. Also ich finde es ja schon auch wichtig, dass es immer eine Herrschaftsform ist, wo sich ein gewisser Widerstand schon auch erstmal formieren kann, in Diktaturen oder anderen Herrschaftsformen, ist das ja gar nicht möglich. Ich habe gar nicht bestritten, dass es zwischen Demokratien und Diktaturen Unterschiede gibt. Ich wollte präzisieren, worin dieser Unterschied liegt. Und der Unterschied liegt, ich glaube, da liegt bei Ihnen ein Irrtum vor. Der Unterschied liegt nicht in der prinzipiellen Geneigtheit der Herrschaft, Leute gut oder schlecht zu behandeln, sondern der Unterschied liegt in dem, was Diktaturen auf der einen Seite oder Demokratien andererseits von den Leuten wollen, die auf ihrem Staatsgebiet leben und was sie von denen verlangen und was sie von denen einfordern, in materieller Hinsicht. Warum sollte denn ein Staat wie die Bundesrepublik oder übrigens auch einer wie die USA, warum sollte der denn Leute quälen, die er gerade, indem er sie unter einen ökonomischen Sachzwang setzt und sagt, so seht zu, wie ihr euer Lebensunterhalt verdienen könnt und schlecht behandelt werdet ihr von mir übrigens immer, erstens immer nur dann, wenn ihr gegen diese Gesetze verstößt und zweitens dann, wenn es irgendwelche gesonderten staatlichen Zwecke gibt, für die ich euch leider einspannen muss. Warum soll Folter ist doch nicht irgendwie ein aus diktatorischen Neigungen entspringender Selbstzweck einer Herrschaft, sondern ist ein Umgang mit Staatsfeinden. Ein Umgang mit Staatsfeinden, den Staaten aus welchen Gründen auch immer zu Feinden erklärt haben. Sondern deswegen muss man sich im speziellen Fall dafür interessieren, warum erklärt wann welcher Staat wen zum Staatsfeind. Das kommt aus dem heraus, was Staaten von ihren Bürgern wollen, was sie denen abverlangen, auf den Grad von Widerstand, auf den sie dabei stoßen. Aber sich eine Herrschaftsform quasi als Selbstzweck, als einen guten oder schlechten Umgang mit den Menschen, die unter einer Gewalt stehen, als Selbstzweck vorzustellen, das trifft die Sache gar nicht. Wenn die, um mal bei einem Beispiel zu bleiben, wenn die Diktaturen in Argentinien oder Chile, übrigens durchaus mit Unterstützung der amerikanischen Regierung, wenn die Leute gequält und aus Flugzeugen rausgeschmissen haben, dann haben sie das nicht deswegen getan, weil sie einen prinzipiell bösen Standpunkt zu den Leuten hatten, sondern weil das Leute waren, die ihre Form der Organisation, der Politik und der Ökonomie bedroht haben. Zumindest von denen sie das gedacht haben, die sie so gesehen haben. Deswegen haben sie sie so behandelt. Und als die Leute alle ausgerottet waren, haben sie dann zur Demokratie konvertiert. Ja, das ist einfach. Ja, aber diese Unterschiede, die Sie jetzt so im Gegensatz hier erwähnen, das finde ich doch sehr wichtig. Also es macht doch einen großen Unterschied, weswegen ich in einem Land zum Staatsfeind werde. Also in gewissen Ländern werde ich ja nicht ganz so schnell zu einem Staatsfeind als in anderen. Und das macht für mich schon einen großen Unterschied aus. Aber der Unterschied kommt aus dem Grad des Geltendmachen und des Gültigmachens dessen, was der Staat von den Leuten will, in deren Willensentscheidung selber. Das ist in den Ländern Südamerikas zum Beispiel einen größeren Anteil von Leuten gab, die der Politik des Staates kritisch bis feindlich gegenüber gestanden haben. Dass da schon Gewerkschafter zu Staatsfeinden gehört haben, das liegt halt schon daran, dass die Art der Reichtumsproduktion in diesem Land mit Unterstützung und unter Unterstützung auch der USA so organisiert war, dass die Beteiligung der Leute auch nur in der sozialen Form, wie sie bei uns eingerichtet ist, ein Angriff auf die damalige Staatsräson war. Gewerkschaftliche Aktivität war deswegen ein feindseliger Akt, weil gewerkschaftliche Aktivität die Störung der Sorte Kapitalismus war, die es in diesem Land gegeben hat und übrigens nach wie vor gibt. Und nicht deswegen, weil das Regime diktatorisch veranlagt war. Also kann ich hinten und vorne nicht entdecken bei der konkreten Betrachtung des Landes, was die Leute in Afghanistan eigentlich davon haben sollen, dass sie jetzt eine demokratisch gewählte Zentralregierung haben. Und zweitens, was die bürgerlichen Freiheiten betrifft, die Sie sagen, das wollte ich ja gerade sagen, dass Leuten diese bürgerlichen Freiheiten eingeräumt werden, dass gesagt wird, ja, ihr sollt unter folgenden rechtlich gesetzten Konditionen frei über eure Einkommenserwerb entscheiden, eure Meinung frei äußern und so weiter. Das unterstellt gerade, dass die Leute erstens von diesen bürgerlichen Freiheiten den richtigen Gebrauch machen und dass zweitens sie damit auch, indem sie sich so frei und gleich betätigen, einen positiven Beitrag zum ökonomischen und politischen Fortkommen ihres Landes leisten. In Ländern, wo das gar nicht der Fall ist, gibt es diesen positiven Bezug des Staates auf seine Bürger gar nicht. Das ist keine Frage von Neigung der Herrscher, sondern das ist, wie gesagt, eine dieses Einräumen bürgerlicher Freiheiten beruht darauf, dass erstens die Leute selber sich was ausrechnen können in ökonomischer Hinsicht aus den Verhältnissen, in denen sie leben. Und die Leute in Afghanistan können sich, anders als wie sie jetzt im Moment liegen, dort gar nichts ausrechnen. Also gibt es auch, wäre es auch geradezu vom Standpunkt der dortigen Herrschaft völlig unvernünftig, den bürgerliche Freiheiten einzuräumen. Würden sie sowieso bloß missbrauchen, vom Standpunkt der Herrschaft aus. Richtig gebrauchen kann man die überhaupt nur, wenn das Arbeiten gehen, Geld verdienen, sich einteilen, eine Familie gründen, wenn das alles in irgendeiner Hinsicht eine glaubwürdige eigene private Lebensperspektive ist, wenn es die gar nicht gibt. Was soll denn da der Nutzen von bürgerlichen Freiheiten sein? Ja, was ist im Irak zum Beispiel? Da freuen sich vielleicht schon einige Leute über Freiheit. Oder Iran ist ja auch zum Beispiel, wo auch viele Leute unter Mangel an Freiheit ganz einfach leiden. Nein, die leiden unter ganz was anderes. Die Leute in dem Iran leiden im Wesentlichen nicht unter Mangel an Freiheit, sondern Mangel an was zu essen. Und das ist ein bisschen was anderes. Die leiden nicht zuletzt darunter, dass auch dieses Land es ein wenig damit zu tun kriegt, dass es ein bisschen schwierig ist, in einem kapitalistischen Weltmarkt als Ölland zu überleben und gleichzeitig seine Leute halbwegs zu ernähren. Das mögen die ja sich einbilden, dass das, was ihnen fehlt, bürgerliche Freiheiten sind, aber was ihnen tatsächlich fehlt, ist nicht das Recht, die Regierung mitzubestimmen, sondern sind politische Verhältnisse, in denen sie ein ökonomisches Auskommen haben. Und das garantieren die bürgerlichen Freiheiten nicht. Die garantieren nicht ein Auskommen. Die unterstellen, dass es sowas überhaupt gibt. Ja. Ich finde, dass man das nicht ganz so vergleichen kann, wenn Sie sagen, eine Diktatur hat einen anderen Selbstzweck. Bitte? Ich habe das jetzt so verstanden, dass eine Diktatur den gleichen Selbstzweck im Endeffekt hat als eine Demokratie. Nein, ich wollte sagen, zum Beispiel eine Diktatur in einem afrikanischen Land, wo die Herrschaft im Wesentlichen davon lebt, dass sie irgendwelche im Land vorhandenen Rohstoffquellen ausbeutet und die Ergebnisse in die Tasche der herrschenden Clique fließen und der Rest der Bevölkerung hängt halt eigentlich bloß störend in der Gegend rum. Diese Diktatur ist anders zu beurteilen, wäre anders zu analysieren und zu sagen, was ist da eigentlich los, als von mir aus zum Beispiel eine in Argentinien. Deswegen habe ich erstmal bloß ganz allgemein methodisch gesagt, ohne eine Beurteilung der Frage, was ist in dem Land eigentlich überhaupt los, was will die Herrschaft dort von den Leuten, geht das, was sie von den Leuten will, überhaupt? Und wie kommen die Leute, die dort leben, in der staatlichen Berechnung, ökonomischen und politischen Berechnung überhaupt vor? Sind solche abstrakten Urteile über Demokratie oder Diktatur kein Beitrag zur Klärung dessen, worum es da geht? Ich habe nicht gesagt, die haben alle den gleichen Zweck. Nein, die haben ganz unterschiedliche Zwecke. Aber welcher das jeweils ist, das muss man dann schon ermitteln wollen. Und nicht sagen, Diktatur ist Igitt und Demokratie ist deswegen besser, weil dort wird man zumindest, wenn man nicht das Pech hat, islamischer Terrorist zu sein, nicht schlecht behandelt. Zumindest nicht schlechter, als man erwarten kann. Im Übrigen möchte ich noch eine Anmerkung zu der Folterdiskussion machen, weil das ist so ein privater Ärgerpunkt von mir. Ich finde es ausgesprochen bescheiden, den demokratischen Staat ausgerechnet daran zu messen, dass man sagt, hier wird man wenigstens nicht gequält. Man muss sich einfach mal überlegen, was man da eigentlich alles abgehakt hat. Weil an welcher Stelle zieht man denn jetzt die erlaubte Grenze zwischen dem, was der Staat mit Leuten machen darf, und ab wann die Sache anfängt, was er mit ihnen nicht machen darf? Schon der Versuch nach der Folterkonvention, nach der Folterdefinition der Genfer Konvention unterscheiden zu wollen, bei welcher ermittelnden oder auch strafrechtlich aufbewahrenden Tätigkeit handelt es sich denn um eine psychische und physische Erniedrigung des Menschen. Diese Frage überhaupt entscheiden zu wollen, finde ich ziemlich brutal. Weil es zumindest heißt, der Mensch selber hat das offenbar nicht das Recht zu entscheiden, ab wann er findet, dass er psychisch und physisch erniedrigt und gedemütigt wird. Also wenn man sich auf solche Diskussionen anlässt, dass man sagt, na gut, eingesperrt werden die Leute schon, Gefängniszellen sind keine gemütlichen Aufenthaltsorte und so fürchterlich gut geht es ihnen dort auch nicht. Und da einiges, was die Polizei so macht, wenn sie Leute in Abschiebehaft nimmt, finden wir auch nicht ganz in Ordnung. Aber immerhin wird bei uns nicht gefoltert, legt einen ziemlich großzügigen Maßstab an die Frage, bis wann akzeptiert man staatliches Vorgehen gegen seine Gegner als im Rahmen der erlaubten Gesetze und an welcher Stelle fängt man an, sich aufzuregen und zu sagen, das geht jetzt aber endgültig zu weit. Und an dieser Diskussion würde ich mich eigentlich eher nicht beteiligen, sondern eher mich fragen wollen, warum kommt die Debatte überhaupt auf? Die kommt auf, weil es offenbar jedem geläufig ist, dass in dieser besten aller Herrschaftsformen es einem passieren kann, dass man in Situationen kommt, wo man der Staatsgewalt in ihrer Eigenschaft als Exekutivgewalt ziemlich hilflos ausgeliefert ist. Und dann möchte man gern die Vergewisserung haben, dass die Leute, die mit denen man da zu tun hat, es sich dabei doch an gewisse Regeln halten. Ja, das ist, finde ich, sehr bescheiden. Ich stelle eigentlich höhere Ansprüche an die Beurteilung, ob ein Staatswesen für mich gut oder schlecht ist, als zu sagen, wenigstens das täten Sie mit mir im Zweifelsfall nicht, alles mögliche andere schon. Welche sind das denn? Ja, zum Beispiel an meinen Beispielen versucht habe, zum Beispiel den, wie sieht es eigentlich dieser Staat mit der Ausstattung seiner Bürger, mit den durchaus vorhandenen und nötigen materiellen Mitteln, die sie zum Leben brauchen und haben wollen. Das halte ich für einen vernünftigen Maßstab, an dem man ein Gemeinwesen zu beurteilen sollte. Wie kommt es eigentlich, dass obwohl wir in einem der reichsten Länder der Welt leben, mit einem Bruttosozialprodukt von ich weiß nicht wie vielen Milliarden, offenbar in zunehmendem Maße die normale Menschheit, die diesen Reichtum erarbeitet, von ihm immer weniger hat? Das sind so Fragen, die ich an die Demokratie zu stellen habe. Woran liegt das? Ich finde, wir haben sehr viel. Ich finde, wir haben sehr viel eigentlich. Wer? Also ich. Ich empfinde es. Von zufällig. Müsste man vielleicht darüber. Also ja. Ich weiß nicht, wie man das. Also ich versuche mir darüber Gedanken zu machen, wenn ich jetzt nach Hause gehe, dass ich sage. Also ich weiß ja, also ich sehe ja auch, denke ich mal, dass es nicht alles ideal ist. Nur ich kann, wenn ich jetzt nach Hause gehe und mich fragt jemand, und hast du einen besseren Vorschlag oder hast du einen Ansatz, wie du das ändern würdest, würde ich sagen, einfach nö. Und ich habe da gewisse... Vielleicht mal zu der Frage, die Sie sagen, wir haben sehr viel. Also erstmal finde ich das wir an der Stelle schon mal ein bisschen problematisch. Aber gut, lassen wir es mal weg und nehmen wir es als Ihre eigene... Ihr eigenes Urteil über Ihre eigene soziale Lage. Sie sagten ja, wir haben sehr wenig. Bitte? Nein, das habe ich nicht gesagt. Gut. Ich habe gesagt, gemessen an den gesellschaftlich vorhandenen Mitteln und Möglichkeiten der Reichtumsproduktion ist es schon erstmal ein Punkt, der einem auffallen könnte und der einem zu denken geben sollte, dass dieser Reichtum offenbar es nicht aushält, dass die Leute, die ihn produzieren, auch in wachsendem Maßstab an ihm beteiligt werden. Das hat ich habe jetzt nicht das Konsumniveau Deutschlands im Vergleich zu, Brasilien beurteilt, sondern ich habe die tatsächlich verfügbaren und vorhandenen Mittel der Produktion von Reichtum verglichen mit dem, was die Leute, die an diesen Mitteln arbeiten, davon haben. Das habe ich verglichen. Das ist was anderes, wir haben sehr viel, lebt ja schon davon, dass der gesellschaftliche Reichtum, den es gibt, erstmal eine Sache ist, dessen Produktion und dessen Verfügung den Einzelnen nichts angeht. Es wird über ihn entschieden, was er davon hat. Hat er selbst auch gar kein Mitspracherecht dabei übrigens. Entschuldige, ja. Dazu so erzählt habe, ich teile auch das meiste von, aber das alles. Ich habe mich bloß bei einer Sache gefragt. Sie haben von Beherrschten und Herrschenden gesprochen. Also ich halte eigentlich das Ganze eher für ein sehr unpersönliches Herrschaftsverhältnis. Mhm. Und ich weiß nicht so richtig, wie das dann da reinfällt. Total willkürliche Sache, wie ich zu irgendwelchen Eigentumssachen stehe. Also ich habe da ja bis auf die Möglichkeit, Vulkane irgendwas anzufangen, diesen Status, den ich da habe, zu wechseln. Mhm. Ja, aber eine Bank zu klauen wird auch Ihnen nicht gelingen. Ich würde lieber Brecht zitieren, ne? Was ist ein Bankraub gegen die Gründung einer Bank? Wo er Recht hat, hat er Recht, muss man sagen. Ja, das finde ich richtig. Ich habe den Punkt heute weggelassen, weil sonst zu lang geworden wäre. Aber das ist sehr richtig, dass Sie das nochmal anmahnen. Das Unpersönliche und das Persönliche an den hiesigen Herrschaftsverhältnissen. Das Unpersönliche besteht darin, dass tatsächlich der Staatszweck, also wozu es diesen Staat überhaupt gibt, tatsächlich nicht von den Figuren abhängt, die jeweils gerade die Herrschaft ausüben. Das drückt sich in dem aus, was die Verfassungstheorie Trennung von Amt und Person nennt, dass tatsächlich in den Institutionen selber, die darauf verpflichtet sind, die Verfassung und die Gesetze umzusetzen, in ganz abstrakter Weise das Programm dieses Staates festgelegt ist. Das ist die eine Sache, das überhaupt nicht Unpersönliche daran ist, dass es natürlich trotzdem oder gerade deswegen immer noch Leute braucht, die es machen. Also man muss schon auch den Willen haben, zu sagen, ja, und in diesem Gemeinwesen möchte ich zu denjenigen gehören, ob man es dann schafft, ist wieder eine andere Frage, muss man eine Parteikarriere machen und was da so alles dazugehört. In dieser Gesellschaft möchte ich zu denen gehören, die einen dieser höchsten Ämter besetzen und die Aufgaben erledigen und erfüllen, die in diesem Amt vorgesehen sind. Und dieser Weg quasi, dann beschloss ich Politiker zu werden, ne? Dieser Weg von der privaten Entscheidung, auf welche Seite dieses eingerichteten Über- und Unterordnungsverhältnisses schlage ich mich, der ist durchaus eine sehr persönliche Sache, nämlich eine Frage des individuellen Willens und übrigens auch des dazugehörigen geistig-moralischen Zustands, in dem man sich dafür versetzen muss, das tun zu wollen. Das gehört zur Ausübung der Macht in unserer Gesellschaft notwendig dazu. Das ist übrigens nicht nur in unserer Gesellschaft so, weil in unserer fällt einem das immer extrem auf, vielleicht weil man in ihr lebt. Dass zur Ausübung von Herrschaft immer das absolut gute Gewissen gehört, derjenigen, die sie ausüben. Dass kein Politiker, wenn er Rentenkürzungen vornimmt oder sagt, das Lohnniveau ist zu hoch, irgendeinem Menschen, der davon praktisch betroffen ist, irgendwas Böses wollen muss, und ich bin auch hundertprozentig davon überzeugt, die wollen den Leuten auch gar nichts Böses. Die sagen bloß, in der Funktion, in der die Leute in dieser Gesellschaft existieren, sind sie zum Beispiel ein Bestandteil eines demografischen Überhangs. Blöd, die Leute werden immer älter. Was machen wir denn jetzt? Und die kommen quasi, es ist ihr Berufsschaden. Die kommen halt nicht auf die Idee zu sagen, das muss ja eine komische Gesellschaft sein, in der die Tatsache, dass Leute älter werden, nicht eine Freude über die erreichten Ergebnisse der Medizin ist, sondern eine Belastung der Kassen. Was organisieren wir hier eigentlich? Kann man das mal ein bisschen klären? Woher kommt denn das? Der Politiker sieht die Sache anders. Er sagt, ich muss die Rentenkasse finanzieren. Wie wird die finanziert? Die wird finanziert aus Beiträgen, das ist bei uns eben so, Lebenslage. Wie wird die finanziert? Die wird finanziert aus Beiträgen der Arbeitenden und der Arbeitgeber. Das ist eben so, das organisieren wir so. Zweitens haben die Unternehmer die schlechte Angewohnheit, im Zuge ihres Wachstums immer weniger Leute zu beschäftigen, und dann auch noch welche zu entlassen, sodass die Beitragszahlen immer geringer werden. Und drittens belastet das Ganze auch noch die Unternehmer als Lohnnebenkosten und schadet dem Wachstum. Das hat er alle Gesichtspunkte beieinander. Um im Interesse der Staatsfinanzen, im Interesse des Wachstums und im Interesse der Bewältigung, rententechnischen Bewältigung des Älterwerdens der Leute, ein Argument zu verfertigen, das heißt, deswegen müssen alle Rentner sich in weniger Geld teilen. Und dabei kommt ihm nie der Gedanke, zu Recht übrigens, sonst säße er nicht dort, wo er sitzt, wenn der schon in seinem Leben schon mal gekommen wäre. Dabei kommt ihm nie der Gedanke, dass die ganze Art und Weise der Produktion, die den Lebensunterhalt von Leuten als Kost für einen Überschuss berechnet, vielleicht der Grund dafür sein könnte, warum man mit den Leuten immer so schofle Berechnungen anstellen muss. Und die Gedanken, ne, unpersönlich mag ja das Amt sein, aber die nötigen Gedanken dazu, um es auszuüben, die müssen sich schon auch die machen, die in den Ämtern sitzen, sonst geht das nicht. Und das gilt übrigens für Konzernchefs genauso, die wollen ja ihren Belegschaften auch nichts Böses, wenn sie den einen die Arbeitszeit verlängern und den anderen entlassen. Aber dass die das widerstandslos einsehen und sagen, ja, jetzt hat es mich gerade getroffen, Mist, aber was soll ich machen? Das wollen sie schon. Genau diesen Punkt eigentlich sind ja die Beherrschenden, die sagen, das tagtägliche Reproduzieren. Bitte? Das sind ja die Beherrschenden, die tagtägliche Reproduzieren, die müssen sich einfach da runter. Ja, und da muss man eben unterscheiden, den erstmal den hergestellten praktischen Zwang und die zweitens die Frage, wie man sich zu diesem praktischen Zwang stellt. Aber man darf das erste nicht unterschlagen. Das ist mal der erste Punkt, ne? Der Ausgangspunkt ist der praktische Zwang und der zweite ist, was einem dann passiert, macht man mal so eine relativ harmlose Aktion wie 4 Tage Warnstreik bei Opel. Da wird einem gleich vom Kanzler gesagt, passt bloß auf, Jungs, das ist eigentlich schon eine halbe kriminelle Handlung. Ich weiß nicht, hatten Sie noch eine Frage? Kann mich nicht ganz erinnern, ob das schon die volle... Ja. Übrigens, um noch eine kleine Ergänzung dazu zu machen, weil es meine eigene Profession betrifft. Deswegen gehört zu dieser Sorte bewusst ausgeübter Funktionalisierung von anderen Leuten für ökonomische und politische Zwecke auch ein wissenschaftlicher Überbau dazu, der das alles in Beiträge zu einem prinzipiell guten Werk verfabelt. Ne? Also das ist schon auch die Notwendigkeit. Deswegen müssen ja auch eigentlich die Leute in den höheren Etagen der Politik und der Wirtschaft auch alle studiert haben. Das ist schon eine Notwendigkeit, dass man dann auch die richtigen Gedanken dazu lernt, die einem das ermöglichen, das alles so für normal zu halten, was man da eigentlich tut. Weitere Fragen? Ja gut, wenn das nicht der Fall ist, dann hoffe ich, Sie haben es interessant gefunden. Vielleicht sehen wir uns mal wieder.